heute ist der Tag der Archäologen, es geht also weiter. Und ich darf Herrn Dozenten Martin bitten, mit seinem Vortrag zu beginnen. Romanen und Germanen im westlichen Alpengebiet und im Alpenvorland zwischen Genfer See und Bodensee, der Beitrag der Gräberfelder. Meine Damen und Herren, in meinem Referat möchte ich den westlichen Teil des Alpenraumes vorstellen und könnte ich gleich das erste Bild dazu haben. Das heißt, das Gebiet zwischen Genfersee und Bodensee, also hier dieser Alpenabschnitt zwischen Bodensee und Genfersee. Ich möchte aber auch gleich das Alpenvorland, das also bis zum Hochrhein geht, mit einbeziehen. Und in der Spätantike gehörte das Gebiet größtenteils drei verschiedenen Provinzen an. Die Vienensis bis Genf, Maxima Sequanorum, vor allem das Mittelland, und dann Raetia Prima in diesem Teil. Das ist Ihnen ja gut bekannt. Diese drei Provinzen liegen ja zudem in drei verschiedenen Diözesen. Das Gebiet, von dem ich spreche, ist also alles andere als eine geografische und auch verwaltungsmäßige Einheit. Zu den wichtigsten politischen und kirchlichen Zentren zählten seit spätrömischer Zeit Genf, Genua und Chur, Curia. Bitte das nächste. Hier also noch einmal nur kurz eine Karte mit den Provinzen. Sie sehen noch einmal die Maxima Sequanorum hier, die bis an die Raetia Prima reicht. Hier drin also der westliche Alpenraum bis an diese Stelle. Bitte das nächste. Nur kurz nun die beiden Zentren, die ich ganz kurz antippe, weil ich aus ihrer Umgebung je ein Gräberfeld vorführen werde. Hier Genf am Genfersee und Curia, Chur, hier in den Alpen drin am Vorderrhein. Daneben sehen Sie eingetragen die wichtigsten spätantiken und auch frühmittelalterlichen Zentren, sei es nun an den Flüssen Aare, Limmat oder dann eben am Hochrhein zwischen Basel und dem Bodensee. Vor allem wird auch dieser Punkt eine Rolle spielen, hier das Castrum Rauratzense, das heißt Kaiserau, etwa 12 Kilometer östlich von Basel. Bischofssitze, die kontinuierlich belegt waren seit spätantiker Zeit, waren nur Genf und Chur. Daneben gibt es verschiedene Orte, die offenbar nur temporär Bischofssitze waren. Das wären wieder die fliehenden Bischöfe, von denen wir es gehabt haben. Auf alle Fälle, Kaiseraugst ist anzunehmen. Dann haben wir aber im 7. Jahrhundert einen Bischof, Augustane et Basileia Ecclesiae. Daneben gibt es Bischofssitze bezeugt in Windisch, der nicht weitergeht. Man nimmt an, er flieht nach Aventicum hier. Zuletzt ist offenbar das gleiche Bistum in Lausanne beheimatet. Eine gleiche Verlegung hier von Martigny nach Sitten. Das ist zum Teil bezeugt, ich will da nicht weiter darauf eingehen. Zum Teil haben wir aber, was gerade das Mittellandbistum angeht, bei weitem nicht ausreichende Quellen. Bitte das nächste. Hier kurz Genf, ein Castrum mit etwa 5 Hektar Innenfläche. Das ist das neben Basel etwa das größte in unserer Region. Alle anderen Castra sind erheblich kleiner. Kaiseraugst, auf das ich noch zu sprechen komme, 3,5 Hektar. Alle übrigen dann 1 Hektar und noch weniger. Wir müssen uns eigentlich immer diese Größenordnungen auch etwa bewusst werden, weil wir in Gallien das alles ganz kleine Anlagen wären. Das sind ja diese Städte immer 10 Hektar, 20, 30 Hektar, sind ganz andere Größenordnungen, das muss man sich bewusst sein. Hier hat man nun aus der älteren Grabungen, vor allem jetzt in den letzten Jahren, unter der Kathedrale graben können und sehr überraschende Resultate bekommen. Eine richtige Gruppe episkopal mit zwei Kirchen, spätantik, noch im späteren 4. Jahrhundert, schönen Mosaiken des 5. und 6. Jahrhunderts, verschiedene Baptisterien. Also das ist ganz anzuschließen nach Lyon und Vienne. Genf also zum Rhonetal gerichtet, Chur, das ich gleich noch zeigen werde, ist ja dann nach Oberitalien und über die Alpenpässe eben nach, zum Süden orientiert. Das nächste. Nur knapp, damit Sie einen Eindruck bekommen, diese neuen Grabungen in Genf. Hier die Stadtmauer des Castrums, wohl im späteren 3. errichtet. Dann eine vielleicht etwa gleichzeitige große Anlage aus noch römischer Zeit, vielleicht zweites, vielleicht drittes Jahrhundert, platzartigem Innenhof, verschiedene Kammern, vielleicht hier ein Forum und weitere Gebäude hier, wieder ausgeräbert, also als Argos-Hypothese jetzt, nein. Dann aber Abriss und Anlage großer spätantiker Kirchen, hier, eine zweite hier, die dann wieder erneuert wird, riesiger Apsis, und dann geht es weiter mit jüngeren Anlagen hier im 6. 7. Jahrhundert und dann ins Mittelalter hinein. Hier nur Anlagen des 4. bis 7. oder 8. Jahrhunderts eingetragen. Das also alles neue Grabungen. Bitte das nächste. Dann schnell nur Chur, 0,9 Hektar, also erheblich kleinere Befestigung, natürlich sicher aus topografischen Gründen, Kathedrale, eine Marienkirche an dieser Stelle, sonst eben vor allem ein spätantik, frühmittelalterlicher Friedhof am Hang, oberhalb des Castrums bekannt, mit Friedhofskirchen St. Stephan und St. Luzi, auf die ich nicht weiter eingehen möchte. Bitte das nächste. Das in den Westschweizer französischen Landschaften um Genf, also etwa in dieser Zone, und in Wallis, hier, nun, und in den Bündner Alpentälern, dieser Region, in den Alpen drin, die Romanen als Nachkommen der spätrömischen Provinzialbevölkerung bis ins frühe Mittelalter und länger kontinuierlich weitersiedelten und eine romanische Tradition und Kultur weitergaben, ist sicher. Die entsprechenden Belege liegen allerdings, sieht man von den Bauten ab, die ich jetzt kurz gezeigt habe, zu einem größeren Teil aus nicht-archäologischen Quellen vor. Literatur, Sprache und eben diese Dinge. Für das Gebiet um Genf ist die Frage nach den Auswirkungen der im Jahre 443 erfolgten Einquartierung der ostgermanischen Burgunder näher zu behandeln. Da komme ich noch darauf zurück. Das Gebiet nun im voralpinen Bereich von den Alpen bis zum Hochrhein ist natürlich seit dem späteren 3. Jahrhundert Grenzland des Imperium Romanums gewesen. Und hier ist nun die spätrömische Bevölkerung, die vor allem in den Kastellen gewohnt hat, nicht in unmittelbarem Kontakt zum Süden gewesen, sondern man könnte direkt sagen, in einem indirekten Kontakt über die Zentren, sei es um Genf oder Chur. Also das Romanentum in dieser Grenzzone, es überrascht nicht, wenn das nun ein anderes Aussehen hat, wir werden das noch sehen, als etwa eben nun Leute, die hier im alpinen Bereich anschließend direkt an den Süden gewohnt haben. Von archäologischer Seite soll das Thema Romanen und Germanen während des 6. bis 8. Jahrhunderts im westlichen Alpenraum hier anhand dreier typischer Nekropolen besprochen werden, die dank vollständiger oder weitgehender Freilegung Aussagen erlauben. Zuerst einmal ist es das Gräberfeld Abussy-Sesnien im Kanton Genf, 12 Kilometer südwestlich von Genf, also hier nahe der Stadt, mit etwa 700 Gräbern des 5. bis 7. Jahrhunderts. Dann ist es ein Gräberfeld in ähnlicher Distanz zu Chur. Das ist also ein reiner Zufall, dass nun diese beiden Nekropolen etwa gleich situiert sind. Westlich von Chur bei Bonaduz ein Gräberfeld, ebenfalls mit etwa 700, ursprünglich 1000 Gräbern, das vom 4. bis ins 7. Jahrhundert belegt wurde. Das dritte Gräberfeld, das dann zu einem gewissen Kontrast führt, ist die Nekropole des Castrums Kaiseraugst, ursprünglich etwa 2000 Gräber, etwa 1300 Gräber, regulär gegraben mit Gräberfeldplan, wie bei den anderen zwei Fällen ebenfalls. Die Friedhöfe von Sesnia und wohl auch von Bonaduz gehören zu ländlichen Siedlungen in der näheren Umgebung einer Stadt. Die Nekropole von Kaiseraugst ist der Friedhof der dortigen städtischen Kastellbevölkerung, eines Zentrums, das bis ins frühe Mittelalter weiter besiedelt war und das eben zeitweise auch Bischofssitz gewesen sein muss. Es sind nun eigentlich weniger die in den Gräbern selbst gefundenen Objekte, also die Grabbeigaben im engeren und weiteren Sinn, die nun Unterschiede zu den germanischen Gräberfeldern erkennen lassen, also weniger das Objekt an sich, sondern es ist die Beigabensitte, wie, in welcher Verwendung, in welcher Intensität kommt was ins Grab. Und diese Sachen, diese Unterschiede lassen sich eben nun auswerten für romanisch oder eben germanische Provenienz oder eben Ethnikum. Ich beginne mit Bonaduz. Bitte das nächste. Das Gräberfeld neben dem Ort Bonaduz liegt nahe dem Zusammenfluss des Vorder- und Hinterrheins, also dann eben des Alten Rheins, der nach Chur und zum Bodensee führt, auf einer Kuppe. Bitte das nächste, nur kurz ein Bild der Grabung mit dem Eindruck, wie hier flächenmäßig nun eben hunderte von Gräbern in mehreren Kampagnen selbstverständlich geborgen wurden. Es sind alles Körpergräber. Bitte das nächste. Hier der Gräberfeldplan, wobei Norden unten ist. Es ist der Plan aus der anthropologischen Bearbeitung dieser Skelette von Bonaduz. Und Sie sehen hier nun die Regelmäßigkeit des ganzen Gräberfeldes. Hier im Osten, das ist jetzt links, eine weitere Gruppe, die zu diesem Gräberfeld dazugehört, aber durch eine Störung unterbrochen ist und nicht direkt anschließt. Also ursprünglich eben etwa 1000 Gräber, 700 Gräber regulär untersucht. Es sind meistens nun Bestattungen West-Ost, das heißt der Kopf liegt im Westen, der Tote schaut nach Osten, bis auf wenige Gräber, in denen nun der Tote in die umgekehrte Richtung blickt. In der Südwestecke des Gräberfeldes, hier da unten, zwei gemauerte Grabkammern, die ich noch zeigen werde. Bitte das nächste. Ja, das habe ich befürchtet. Ja. Also Sie sehen hier, hoffe ich, schwach, eine Umzeichnung des Gräberfeldplanes, ich muss es halt umfahren. Hier sind mit hellgrauen Rechtecken alle Gräber eingetragen. Sie haben ja von vorher die Form des Gräberfeldes noch im Kopf. Das wäre also das ganze Areal, und eingetragen sind nun mit schwarzen Rechtecken, die senkrecht gerichtet sind hier, die Gräber, die Ost-West gerichtet sind, der Tote, also bei denen der Tote nach Westen schaut. Diese Gräber bilden den Kern des Friedhofs und haben nun Beigaben der spätrömischen Zeit, des 4. oder beginnenden 5. Jahrhunderts. Es sind vor allem, ist es Geschirr, das Lavetzgeschirr, und daneben noch einige Schmuckstücke oder Gürtelteile. Und die Bearbeiterin des Gräberfeldes, Frau Schneider-Schneckenburger, hat sicher recht, wenn sie schreibt, dass die ost-west-orientierten Gräber eine einheitliche Zeitgruppe darstellen und als zusammengehörig angesehen werden dürfen. Sie kann das mit weiteren Argumenten eben zeigen. Es sind kleinere Gruppen, ich hoffe, dass Sie das sehen. Hier liegen einige zusammen, dann kommt ein kleiner Abstand, dann wieder einige mehr. Daneben ist auf diesem Plan noch die Gruppe der Süd-Nord gerichteten Gräber kartiert, die uns nicht weiter hier beschäftigt. Die ist wesentlich jünger und gehört in die Spätzeit der Nekropole. Jetzt möchte ich einige Beigaben zeigen aus diesen spätrömischen Gräbern, damit Sie die Intensität etwa sehen können, wie wenig da beigegeben ist in der Regel. Bitte das nächste. Hier nun die Inventare aus zwei Gräbern, die Nummern 1 bis 4. 1, 2 Gefäße, 3 ein Eisenring, ein Glas, das einzige spätantike Glas der Nekropole. Dann Nummer 7 und 8. Wiederum ein Grabinventar mit zwei Lavetzgefäßen, also recht wenig drin. Das nächste. Hier die Nummern 1 bis 6 ist ein Inventar. Sie sehen hier oben Gürtelteile und dann noch ein Lavetztopf dazu. Dann etwa das nächste. Ein etwas reicheres Inventar. Ein Frauengrab, also alle diese Dinge aus einem Grab mit Armringen, aus Bronze, aber auch aus Bein, den einzigen Ohrringpaar der Nekropole, wiederum aus Lavetzgeschirr und Perlen und kleinere Dinge mehr. Das ist also schon ein reiches Inventar für diese erste Zeitphase. Dann das nächste. Zeigt Ihnen ebenso dunkel wie ein vorheriges nochmals die Verbreitung des Lavetsgeschirres in der ganzen Metropole, die Sie hier erahnen können. Es ist natürlich eben wieder dieser alte Kern, in dem das Lavetsgeschirr nun vorhanden und also beigegeben wird. Diese durch spätrömische Beigaben und auch durch die Graborientierung Ost-West charakterisierte frühe Gruppe, etwa 30 Gräber, bildet nun die Frühphase der Nekropole. Alle übrigen Gräber, und das sind etwa 95%, werden einer Spätphase zugerechnet. Das heißt also der Zeit vom frühen 5. bis ins spätere 7. Jahrhundert. Von diesen zahlreichen Bestattungen dieser Spätphase besaßen nur etwa 60, das heißt nur etwa knapp 10%, einige Beigaben, die sich auf den Zeitraum von 500 bis 700 nach Christus verteilen. Ins Grab mitgegeben wurden nun in dieser Spätphase, das heißt in der frühmittelalterlichen Epoche, einige Schmucksachen, wiederum wie in der Spätantike, Arm-, Ohr- und Fingerringe, einige Perlenketten, dann aber auch wieder Gürtelteile und vereinzelt Geräte. Nur eine einzige Waffe im ganzen Gräberfeld, also auf etwa gut 650 frühmittelalterliche Gräber, gibt es einen Sachs. Das ist alles, was da nun geborgen wurde im Sektor außer Waffenbeigabe. Oft ist es nur ein Objekt, das im Grab vorhanden ist. Einige Beispiele, bitte das nächste. Hier nun dieses Sachsgrab, das wären die Nummern 1 bis 3. Die Gürtelschnalle frühmittelalterlichen Typs mit rundem Beschlag. Dann die Waffe. Und hier einige Niete der Scheide dieses Sachses. Das ist schon das ganze Inventar des einzigen Waffengrabes der Nekropole. Dann ein nächstes. Hier beispielsweise bilden die Nummern 1, 2 und 3 das Inventar eines Frauengrabes, das wäre also Kamm und zwei Ohrringe. Das nächste. Hier sind die Nummern 3 bis 7, hier oben eine eiserne Schnalle, dann also vor allem die Gürtelschnallen 6 und der Ring 7, sind jeweils das einzige Objekt im Grab. 10 bis 12 ist nun ein Gürtel. Hier 10, 11, 12 aus einem anderen Grab. Also Sie sehen sehr geringe einzelne Stücke jeweils aus einem Grab. Das nächste. Zum Beispiel hier 7 und 8, die beiden Ohrringe als einzige Objekte im Grab. 12 eine Gürtelschnalle, ebenfalls einziges Objekt im Grab. Eine Gürtelschnalle des 6. Jahrhunderts aus Bronze. Das nächste. Hier sind die Nummern 12 und 13, wahrscheinlich hier ein Altstück aus der Grabfüllung, also nur die Nummer 12 eigentlich, die einzige Beigabe in einem Grab. Dann Nummer 14, eine Perlenkette, wiederum das einzige Objekt aus dem Grab 575. Auffällig ist auch die häufige, oft alleinige Beigabe eines Kammes. Das wäre also eine Übersicht über die geringe Beigaben sind in diesem Gräberfeld. Zwei gemauerte Grabkammern, die ich kurz auf dem Gesamtplan gezeigt habe, sind zwischen 3,5 auf 2,5 Meter groß, beziehungsweise 2,5 auf 2 Meter groß und liegen abseits der Gräber der Frühphase, an exponierter Stelle des Hochplateaus. Bitte das nächste. Die eine Kammer, Bau 1, war belegt mit 3 West-Ost gerichteten Gräben, die allerdings nicht von Anfang an da eingebracht wurden, sondern sekundär angelegt sind, da die Bodenplatten des Baus bei der Bestattung der drei Toten herausgerissen wurden. Aus einem der Gräber stammt eine einfache Eisenschnalle ohne Beschlag, die nicht zu datieren ist. Dann Bau 2 enthielt, bitte das nächste, ursprünglich das Grab einer einzigen Person, hier Bau 2, das Grab einer einzigen Person, neben der dann nahe dabei eine weitere Bestattung angelegt wurde. Zuletzt wurden hier noch 34 Bestattungen ebenfalls in den Bau eingebracht. Frau Schneider-Schneckenburger deutet die beiden Bauten zu Recht als Memorien, Grabkammern. Nach verschiedenen Indizien werden sie zu einem frühen Zeitpunkt der Spätphase, das heißt eigentlich also im Übergang von der Frühphase, von der spätantiken Phase zur frühmittelalterlichen Phase, errichtet worden sein, sie vermutet um 400 oder im frühen 5. Jahrhundert. Beim Grabbau der Bonaduzer Gräber ist vor allem noch auf die Form des sogenannten Deckplattengrabes aufmerksam zu machen. Bitte das nächste. Deckplattengrab nenne ich nun ein Grab, das ein einfaches Erdgrab ist, ohne Steineinfassung, das aber mit einer Steinplatte abgedeckt ist. Es ist eine charakteristische Grabform, die eigentlich als Zirkumalpin anzusprechen ist. Es gibt sie sowohl südlich der Alpen wie in den Alpen, nördlich der Alpen. Kaiseraug, Sie werden das nachher sehen, gehört auch noch dazu, allerdings schon als exponierter Punkt im Norden. Hier also das Bonaduzer Beispiel, das Skelett in einer nicht mit Steinen eingefassten Grube, vielleicht in einem Holzsarg, aber eben abgedeckt mit Steinplatten. In Kaiseraugst hat der Befund gezeigt, dass diese Platten ebenerdig sichtbar waren. Sie bildeten also die sichtbare Oberfläche des Grabes. Bitte das nächste. Ein Gräberfeld bei Berschis ist also weiter rheinabwärts, nicht so weit von Bonaduz entfernt. Sie sehen hier etwa eine Gruppe, alles Deckplattengräber, jeweils eben diese ebenerdigen sichtbaren Deckplatten eingezeichnet, darunter dann in 60-70 cm Abstand jeweils die Bestattung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in Bonaduz die Toten nach 400 noch seltener als vorher mit Beigaben ausgestattet wurden. Die ältesten frühmittelalterlichen Objekte gehören erst in die Zeit um 500. Wir haben also in der Zeit zwischen dem frühen 5. und den Jahren 5. Jahrhundert und den Jahren 500 eine Lücke, und da drin offenbar ist praktisch nichts in die Gräber gebracht worden. Es wurde also komplett beigabenlos bestattet. Wobei immer zu sagen ist, also beigabenlos natürlich aus der Sicht des Archäologen, das betrifft Objekte, die nicht erhalten geblieben sind. Da können natürlich unheimlich viele Blumen und andere vergängliche Dinge in die Gräber mitgegeben worden sein, aber eben die Auslese ist ja in allen Jahrhunderten gleich, es sind nur die Objekte, die im Boden überdauern. Durch diese reduzierte Beigabensitte hebt sich die Nekropole gegen germanische Friedhöfe der weiteren Umgebung, das sind Distanzen von 40, 50 Kilometer, stark ab. Die Bearbeiterin führt dazu eigentlich keine Vergleiche oder Zahlenangaben an. Sie können sich aber etwa ein Bild machen von der Spärlichkeit der Beigabensitte in Bonaduz und von der reichhaltigeren Beigabensitte in germanischen Friedhöfen, wenn Sie etwa an folgende Relation sich das zu Gemüte führen. Die Beigaben aus diesen über 700 Gräbern in Bonaduz beanspruchen in der Publikation 17 Tafeln. Das heißt, auf 100 Gräber braucht es nur 2 bis 3 Tafeln im Buch. Bei den alemannischen Friedhöfen ist es das Zehnfache. Also da brauchen dann 100 Gräber, wenn sie in der gleichen Art dargestellt werden, bereits etwa 20 bis 30 Tafeln. Das heißt also, es ist praktisch also objektmäßig das Zehnfache drin. Ich kann aber da nicht im Einzelnen das jetzt noch weiter ausführen. Als positive Indizien für eine kontinuierliche Belegung der Bonaduzer Nekropole führt Frau Schneider-Schneckenburger nun zu Recht Folgendes an. Es sind nun laut anthropologischer Ansicht, ich würde das vielleicht nicht als erstes Argument hinsetzen, ist es eine einheitliche Population. Der Bearbeiter hat festgestellt, dass zwischen Skeletten des 4., 5. oder dann des 7. Jahrhunderts keine Unterschiede vorhanden sind. Dann führt sie aber noch mit mehr Recht an, dass trotz teilweise zweimaliger Belegung der Nekropole in Bonaduz wenige Störungen vorhanden sind. Es wurden also ältere Gräber auch über einen Zeitraum eben von gegen 300 Jahren immer noch respektiert. Und drittens, das scheint mir sehr wichtig zu sein eigentlich, schreibt sie nun wörtlich, Schmuck- und Trachtbestandteile stimmen nach Zusammensetzung und Typen in der Früh- und Spätphase überein. Zitat Ende. Das will heißen, sie möchte damit betonen, es ist eben sowohl in der Spätantike wie dann im Frühmittelalter in den Gräbern jeweils zwei, drei Objekte des Gürtels sind vielleicht drin, es sind Ohrringe drin, es ist mal sind ein Armring drin, es hat wieder Perlen drin. Es ist also eigentlich darin keine Veränderung zu sehen. Es sind natürlich typologisch andere Objekte, aber im Grunde genommen ist es die gleiche spärliche Auswahl aus der ja an sich viel umfangreicheren Sachkultur. Dann eben betont sie auch, wie die Memorien nun die Bauten weiter benutzt werden oder dann zumindest eben respektiert werden. Nun zum Gräberfeld von Avisi von Cesnia in der Nähe von Genf. Bitte das nächste. Zwar besitzen wir von diesem neu gegrabenen Platz erst Vorberichte. Eine Dissertation von Frau Beatrice Privati wird wohl nächstes Jahr erscheinen und alle 700 Gräber der Nekropole behandeln. Dennoch geben also diese Vorberichte bereits ein gutes Bild über die Situation im Westen, das heißt am Genfersee zwischen Alpen und Jura. Von den über 700 erfassten Körpergräbern waren fast alle West-Ost ausgerichtet, also wie in Bonaduz blicken die Toten nach Osten. Aber auch hier gibt es eine kleine Gruppe im Westteil der Nekropole, die anders orientiert ist. Also der gesamte Plan ist weit größer, das geht wirklich noch weiter nach Osten. Wir haben hier also nur den teilweise zerstörten Westteil der Nekropole vor uns. Und hier sehen Sie nun dunkler markiert einige Gräber, die nun in Süd-Nord-Richtung lagen und mit spätrömischen Beigaben versehen waren. Das ist hier ebenfalls wieder Geschirr, es ist etwas Speisebeigabe dabei. Daneben gibt es auch genagelte Schuhe, die in dem Toten mitgegeben worden sind. Also wiederum ähnlich wie in Bonaduz, eine anders orientierte Gruppe, etwa gleicher Zeit, spätes 4., frühes 5. Jahrhundert. Und diese Gruppe setzt sich nicht fort, also durch gleich orientierte Gräber, sondern es beginnt dann nachher direkt daran, auch hineingelegt wie in Bonaduz, mit wenigen Überschneidungen eine große Nekropole mit nach Osten orientierten Bestattungen. Der gleichen Frühphase, wie sie nun hier durch diese Gruppe vertreten ist, rechnet Frau Privati nun auf eine zweite Gräbergruppe mit Ost-West gerichteten Bestattungen zu, die in geringem Abstand östlich der ersten liegt. Bitte das nächste. Jetzt nun leider sehr klein erst bisher publiziert, nun die Entwicklung der ganzen Nekropole flächenmäßig, also hier der Gesamtbestand etwa der 700 Gräber, das ist also eine Distanz von mehreren hundert Metern oder 200 Metern. Und Sie sehen hier nun die erste Gruppe, die wir vorher mit schwarz bezeichneten Gräbern gesehen haben. Daneben nun getrennt, laut Frau Privati, eine zweite Gräbergruppe, die noch der gleichen Frühphase angehört, aber räumlich abgesetzt ist und nun auch anders orientierte Bestattungen besetzt. Wir werden auf diese Gruppe, auf diese zweite Gruppe gleich zurückkommen. In den Phasen 2 bis 4 entsteht dann nach Frau Privati das ganze teilweise doppelt belegte Friedhofareal, dessen Gräber noch seltener als in Bonaduz mit spärlichen Beigaben versehen sind. In der Nekropole selbst, im Zentrum, eine Memoria aus Holz, die nur noch anhand ihrer Pfostenlöcher nachgewiesen werden konnte. Also hier eben dann die Entwicklung von der deuxième Phase, zweiten Phase, dritten und vierten Phase. Ich werde das nicht im Einzelnen ausführen, das ist bisher in dem Vorbericht nur schematisch gebracht. Sie sehen aber eben, von einem kleinen Kern geht es dann eben weiter nach Osten und nun mit einem großen frühmittelalterlichen Friedhof. Beispiele für die Beigaben, bitte nun, ich kann Ihnen hier nur aus der zweiten Phase, aus der frühmittelalterlichen Phase einige Objekte zeigen. Sie sehen hier Nadeln aus Bronze, kreuzverzierte Nadel, dann ebenfalls zum Gewand kleine Agrafe à double crochet in Französisch, die hier oben das Kleid zusammengehalten haben. Daneben sind es vor allem wieder einzelne Gürtelteile, hier aus Eisen, zwei Gürtelschnallen mit rundem Beschlag, daneben hier eine bronzene Greifenschnalle, ganz oben eine späte Eisenschnalle mit eingelegtem Silber und Messing, also eben tauschiert, wie wir sagen. Bitte das nächste. Hier nun ebenfalls Objekte, jeweils das einzige Stück im Grab, Gürtelschnalle des 6. Jahrhunderts, wiederum diese Agraffen und dann hier Teile der Wadenbinden und Schuhgarnituren. Hier oben besonders wichtig nun eine Gürtelschnalle des sogenannten gotischen Typs, das ist ein Objekt aus Eisen, das mit Silberblech belegt ist, mit einem zentralen Rundel mit Steineinlage. Und diese Gürtelschnalle führt und gehört in die Mitte oder in die zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts, ist eine der frühesten Beigaben in Cesnia, in der frühmittelalterlichen Phase, und sie führt uns nun in die in diesen zweiten frühen Friedhofsteil zurück, den ich Ihnen vorher schon markiert habe. Und nun in diesem zweiten frühen Teil, diesem kleinen Kern, aus dem diese Gürtelschnalle stammt, aus diesem Teil liegen nun drei Skelette vor mit künstlich verformtem Schädel. Und ich muss sie jetzt kurz ausholen und das Thema eben Romanen und Germanen in Cesnia doch kurz abhandeln. Diese Schädelverformung geht auf die Einquartierung der Burgunder zurück, die im Jahre 443 in der Sapaudia, das heißt in der näheren Umgebung von Genf, angesiedelt wurden. Und zwar als Reliquiae Burgundionum, das heißt also die Überreste der Burgunder, die nun vom Mittelrhein in die Sapaudia verpflanzt wurden. Und sichert nun eine geringe Minderheit innerhalb der romanischen Bevölkerung gebildet haben. Sie wurden ja nach dem Gesetz der Hospitalitas hier einquartiert. Und nun, wie sieht das nun in Cesnia selbst aus? Wir haben drei Skelette, die bestimmt eben nun in zu dieser burgundischen Einquartierung gehören. Sie liegen in diesem kleinen Kern neben der spätrömischen Süd-Nord orientierten Gruppe. Eine dieser Frauen mit verformtem Schädel besaß diese Gürtelschnalle. Das heißt, in einer Zeit, wo die Romanen nichts beigeben im 5. Jahrhundert, ist nun hier eine Germanin, die eben nun etwas mit ins Grab nimmt. Es ist ebenfalls sehr wenig, aber immerhin, es ist dann doch eines dieser wenigen Objekte aus dem 5. Jahrhundert. Bitte das nächste. Ich habe dann nur kurz noch Beispiele aus anderen Gräberfeldern, damit Sie doch sehen, wie diese Verformung des Schädels aussieht, der letztlich ja ein östlicher Brauch ist und durch den Kontakt der Hunnen mit den Burgundern am Mittelrheingebiet eben auch nun innerhalb der burgundischen Bevölkerung übernommen wurde, oder es waren fremde Teile, die mit den Burgundern nun an den Genfersee kamen, und darum haben wir nun am Genfersee und in Ostfrankreich einige Belege dieser Sitte. Bitte das nächste. Nur kurz die Gesamtverbreitung. Sie sehen, es ist zum Teil auch bis Mitteldeutschland übernommen worden. Hier aber die uns interessierende isolierte Gruppe am Genfersee, das ist nun in die zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts zu verweisen und ist eine der wenigen Elemente, mit denen wir nun eine Einschichtung von Germanen in einem rein romanischen Gebiet fassen. Bitte das nächste. Hier nun eine weitere Karte, in der diese Schädeldeformation mit Sternchen markiert ist. Also das wäre wieder, was Sie vorher gesehen haben, dieser Bereich. Dazu sind nun kartiert alle frühe Bügelfibeln, die nun ebenfalls zur germanischen Tracht gehören. Das sind diese länglichen Schmuckstücke, die vorne eine Art Wickelstück zusammengehalten haben. Sie sehen, diese Stücke sind innerhalb des späteren burgundischen Königreichs, das hier gestrichelt eingefasst ist, sind innerhalb dieses ganzen Gebietes nun ebenfalls im gleichen Raum konzentriert. Das heißt, hier finden wir nun die Zone dieser einquartierten ostgermanischen Burgunder. Und es sind im Grunde genommen nur, gerade neben vereinzelten weiteren Stücken, diese beiden Kategorien, die uns noch diese ostgermanischen Burgunder fassen lassen. Die Burgunder selbst hatten ebenfalls eine recht geringe Beigabensitte, vor allem die Männer, wie alle anderen Ostgermanen, nahmen keine Waffen mit ins Grab, und das bereitet uns natürlich sofort einer doch häufig aussagekräftigen Fundkategorie. Diese wenigen Leute sind sicher schnell assimiliert worden. Bereits Hans Zeiss wies 1938 darauf hin, dass vom jüngeren archäologischen Fundstoff des 6. und 7. Jahrhunderts, also vor Schädelverformung und die Bügelfibern gehören ja ganz ins 5. Jahrhundert, dass vom jüngeren Fundstoff des 6. und 7. Jahrhunderts sich nichts auf die Burgunder oder auf eine burgundische Handwerkstradition zurückführen lasse. Und das ist eine sicher völlig richtige Bemerkung, die aber dann leider doch einige Jahrzehnte nicht berücksichtigt wurde. Bereits 1879 und dann wieder 1957 wurden aus der Verbreitung bestimmter Gürtelschnallen ganz andere Schlüsse gezogen. Bitte das nächste. Es war als erster Alexander Bertrand, der in der Revue Archéologique 1879 eine der ältesten archäologischen Fundkarten veröffentlicht hat. Er kartierte damals die sogenannten Daniels-Schnallen, diese Bronzestücke mit der Darstellung des Daniels in der Löwengrube, die nun ins 6. Jahrhundert gehören. Bitte das nächste. Er kartierte sie auf einer farbigen Verbreitungskarte und fand sie vor allem in diesem Bereich belegt. Und für ihn waren das nun eben Gürtelteile der Burgunder, und zwar im ethnischen Sinne der einquartierten, eingewanderten Burgunder. Denn das war ja die Burgundia, das war Burgund. Und 1957 glaubte Rudolf Moosbrugger, bitte das nächste, dasselbe aus einer anderen Verbreitungskarte schließen zu können. Sie sehen hier eine ähnliche Gürtelschnalle eigentlich, wiederum rechteckige Platte, aber immer aus Eisen und immer nun mit Silber und Messing tauschiert mit Einlagen. Und die Verbreitung dieses Typs, der ins 7. Jahrhundert gehört, sehen Sie auf dem nächsten Bild, bitte. Es ist im Grunde genommen eine Fortführung der vorherigen Verbreitung, wieder eine ganze enge, dichte Wolke in der Burgundia, sodass für Herrn Moosbrugger diese Gürteltracht eben wiederum die Burgunder waren, obwohl wir mit dieser Verbreitungskarte im 7. Jahrhundert sind. Das heißt also über 150 Jahre nach der Einquartierung der Reliquiae Burgundionum in einem, wie wir gesehen haben, engeren Bereich, etwa hier um den Genfersee rum. Und er wies nun diese Stücke, diese tauschierten Stücke, den Burgunden zu, im ethnischen Sinne, während er die bronzenen Danielschnallen, die Sie vorher gesehen haben, den Romanen zuwies. Damit hat er die beiden Bevölkerungskomponenten der Burgundia. Er glaubte eben, dass diese beiden Gruppen zeitgleich sind und die einen sind da und die anderen sind da. Die Verbreitung der Danielschnallen ist etwas konzentrierter. Er glaubte eben dann, die Burgunder im ethnischen Sinne hätten sich nun weiter verbreitet und hätten vor allem die Grenze sichern müssen gegen die Alamannen. Aber es ist eben nicht ein ethnischer Unterschied zwischen den beiden Gruppen, sondern ein zeitlicher Unterschied. Und ich werde ganz am Schluss auf die Lösung dieser Frage noch zurückkehren. Halten wir fest, die anno 443 einquartierten Burgunder waren eben zweifellos eine kleine Minderheit. Und in Sesnia scheinen nun Anzeichen vorzuliegen, dass sie anfänglich neben den Romanen, dann mit ihnen zusammen nach einer neuen Friedhofsordnung, wenn man das Wort erfinden will, bestatteten. Dass sie also da eigentlich im Gräberfeld aufgegangen wären, so wie genau eben ihr Kunsthandwerk abgestorben ist, ihre Sprache ausgestorben ist. Das wäre auch die Assimilierung im Friedhof selbst. Ein ähnlicher Fall könnte im Friedhof von Monet-la-Ville im Departement Jura vorliegen. Bitte das nächste. Hier finden wir zum dritten Mal die gleiche Konstellation wie in Bonatuz und Sesnia. Eine Gruppe spätrömischer Gräber praktisch Nord-Süd-Richtung. Daneben, also die ins späte 4. und ins frühe 5. Jahrhundert gehört, getrennt von ihnen drei Brandgräber, also sicher nicht romanische Leute, mit Beigaben, vermutlich, die man in, in die erste Hälfte des 5. Jahrhunderts setzen kann. Also die wären natürlich in anderer Form dieser zweiten Friedhofsgruppe in Sesnia zu vergleichen, Leute, die separat bestatten und die offenbar ethnisch eben von, sich von Romanen trennen. Später dann entsteht hier auch über der ersten Gruppe und über diesen Brandgräben ein einheitlicher großer Friedhof mit West-Ost gerichteten Gräbern mit wenigen Beigaben. Es wird eben so sein, dass man nur mit solchen eben ganz gegrabenen Gräberfeldern der ganzen Frage nachgehen kann, diesen Fragen, die uns interessieren. Und es ist also noch nicht gesagt, dass das, was ich hier vorgetragen habe, die letzte Weisheit ist. Man wird die Publikation von Sesnia abwarten müssen, um sehen zu können, wie ist nun wirklich da die Sache organisiert. Aber es sind doch Anzeichen da, dass eben da ein Wechsel da ist und dass dann im Frühmittelalter die Sache einheitlich sich darstellt. In Bonaduz ist ja keine Einschichtung fremder Leute nachzuweisen. Dort ist trotzdem ein Wechsel. Man muss also vorsichtig sein. Man kann nicht jeden Wechsel nun eben dadurch erklären, dass Germanen und Romanen nun eben sich neu arrangieren im Gräberfeld und dann etwas Neues aufbauen. Also da wird wahrscheinlich schon noch nicht das letzte Wort eben gesprochen sein. Nun möchte ich als Kontrast gewissermaßen die Nekropole von Kaiseraugst vorstellen und bitte um das nächste Bild. Das heißt die zweite, also, ja, danke schön. Hier die Situation der Hochrhein, 10 Kilometer nach Westen und Basel. Die Nekropole, von der ich spreche, mit ursprünglich etwa 2000 Gräbern, liegt an dieser Stelle knapp 200 Meter vom Castrum entfernt, das am Rhein angelegt wurde, um 300 nach Christus. Sie sehen hier die ältere zerstörte Koloniestadt des 1. bis 3. Jahrhunderts. Das Castrum wurde zur Sicherung der Brücke auch angelegt. Man hat also noch offensiv gedacht, um eben die Gegenseite als Grenzzone auch noch zu kontrollieren zu können, hat man das an die Brücke gesetzt, die älter ist, und dann da drüben auch gleich einen Brückenkopf errichtet. Neben diesem Brückenkopf nun ein Gräberfeld, ein germanisches Gräberfeld des 5. bis 7. Jahrhunderts, das also in Luftlinie näher beim Kastell liegt als die romanische Nekropole hier unten. Also das ist nur als Zeichen etwa, wie nahe sah die Leute sich gekommen sind. Bitte das nächste Bild. Kurz nur der Plan des Castrums mit Horrea, Lagerhäusern, großen Thermen und auch einer frühchristlichen Kirche mit Nebenräumen, darunter einem kleinen Raum, den man als Baptisterium interpretiert. Das nächste. Rekonstruktion dieser frühchristlichen Kirche hinter der nördlichen Castrum-Mauer. Bitte das nächste. Und nun kommen wir zur Nekropole. Hier ein Ausschnitt aus dem originalen Gräberfeldplan. Die Nekropole wurde um 1910 in mehreren mehrjährigen Kampagnen freigelegt und dabei 1300 Gräber gefasst. Das nächste. Hier nun der Gesamtplan, wobei das schon ein abstrahierter Plan ist. Jeder Punkt steht für ein Grab. Und da sehen Sie nun kartiert auf der 160 Meter langen Nekropole die spätrömischen Gräber des späteren 4. und frühen 5. Jahrhunderts. Dazu nun eingerahmt drei Gräber, die nicht romanisches Inventar haben, sondern eben offenbar Germanen sind. Hier ein Frauengrab mit einer elbgermanischen Schildfibel, das ist also eine ganz exotische Sache, getrennt von der spätrömischen Nekropole, hier ein Männergrab mit einer spätantiken Gürtelgarnitur, Sie werden das noch sehen, auch dieser Mann, der auf dem Bauch liegend bestattet wurde, gehört nicht ethnisch zu diesen Leuten, vermutlich auch das dritte Grab mit einem Dreieckkamm ist ein auf eine germanische Bestattung zurückzuführen. Bitte das nächste Bild. Nun, ganz kurz einige Inventare. Hier ein Frauengrab, Ohrringe, Fingerringe, Armringe. Hier unten ein spätrömischer Kamm, alleinige Beigabe. Bitte das nächste. Dann auch hier Kindergrab mit Diadem auf der Stirne, ein Stirnband mit vergoldeten Bronzeplättchen und Glaseinlagen, daneben Perlenkette, silberner Fingerring, dann auch nun ein Kindergrab in einer Amphore, eine ganz mediterrane Bestattungssitte, die über das Rhonetal bis Dijon und eben Kaiserau nach Norden reicht. Bitte das nächste. Hier ein spätrömisches Männergrab mit Zwiebelknopfhiebel, das nächste. Dann dieses Männergrab, offenbar ein Germane, der diese breite, punzverzierte Gürtelgarnitur getragen hat und etwas getrennt von den romanischen Gräbern angelegt, bestattet wurde. Neben ihm liegt eine Frau, sicher mit germanischer Perlenkette. Das nächste. Dann hier das Inventar dieses germanischen Frauengrabes, ebenfalls mehrere Dutzend Meter von den romanischen Leuten weg bestattet. Hier diese monströse Schildfibel aus Bronze, dazu eine Gürtelschnalle. Seit dem früheren 5. Jahrhundert wird nun in Kaiseraugst beigabenlos bestattet, also das ist eine Übereinstimmung mit Bonaduz und Cesnia, das ist offenbar weiträumig, auch eben bis in dieses Gebiet hier nun das Normale. Es gibt in Kaiseraugst nun eine Ausnahme, und zwar gibt es eine Gruppe von Bestattungen, die jeweils eine, vielleicht auch einmal zwei, Münzen als Obolus ins Grab bekommen. Und ich kann Ihnen jetzt mit dem nächsten Bild die Verbreitung dieser Gräber zeigen, in denen nur eine Münze als einzige Beigabe, als Obolus ins Grab kam. Sie sehen hier mit kleinen Kreisaugen die Gräber der spätrömischen Phase mit Beigaben nochmals kartiert. Das liegt so darunter. Und dann geht es am Nordrand dieser ersten Frühphase, die noch Beigaben führt, mit Gräbern los, die nur eine Münze haben. Und dann sehen Sie nun nach Westen, gegen das Kastell zu, eine ganze Gruppe von Gräbern, nur mit Münze. Sie scharen sich hier um eine Memoria aus Stein. Und Sie spüren hier nun, das ist hier nicht eingetragen auf dem Plan, dass da drin ein Zugangsweg sichtbar wird, den hat der Ausgräber nicht gefunden, der ist erst bei den Kartierungen jetzt herausgekommen. Hier führt ein Weg in das spätantike, frühe Areal hinein und beidseits dieses Weges zurück, eigentlich gegen das Castrum, hat man nun im 5. und 6. Jahrhundert diese Gräber angelegt, die nur eine Münze besitzen. Zuerst sind diese Gräber eben nur mit Münze versehen. Um sie herum legen sich dann andere Gräber, die hier nicht kartiert sind, die außer dem Obolus, ich werde noch darauf zurückkommen, wo der Obolus liegt, die außer dem Obolus dann schon frühmittelalterliche Beigaben bekommen. Wir bekommen hier also einen richtigen Übergang aus dieser frühen Gruppe, die eigentlich das Loch schließt, das in Bonaduz und Cesnia eben bei den Beigaben vorhanden ist. An diese frühe Gruppe schließen sich dann Gräber des 6. und 7. Jahrhunderts an, zwiebelartig eigentlich, und da geht dann die ganze Nekropole, weitet sich nach Süden aus. Es wird dann in einer Spätphase auch dieses Areal nochmals belegt. Im 7. Jahrhundert kommen da wieder Gräber drauf. Das werde ich im Einzelnen aber nicht vorführen. Bitte das nächste. Die Obolus-Sitte ist in der spätantiken Phase, als die Gräber also noch Beigaben besaßen, ganz selten gewesen. Erst nach 400 ist das üblich geworden. Sie sehen hier ein Grab des mittleren 4. Jahrhunderts, eines der ältesten, die nun gerade sechs Münzen, in dem nun gerade sechs Münzen als Obolus drin liegen. Das ist aber eine Ausnahme. In der Regel sind es eben nur Gräber, die jeweils eine Münze mal zwei Münzen, wieder eine Münze besitzen. Das sind dann die Gräber des 5. und 6. Jahrhunderts. Jetzt, welche Münzen sind das nun? Bitte das nächste. Sie sehen, also, Sie können es nur ahnen. Hier nun Ausschnitte, Beispiele dieser Oboli. Es handelt sich zum größten Teil um Bronzemünzen des 4. Jahrhunderts. Das ist ja natürlich dann das Problem, wobei eben zuerst dann Kollegen gesagt haben, es ist unmöglich, dass du diese Gräber, die nur Münzen des 4. Jahrhunderts haben, ins 5. und 6. Jahrhundert datierst. Das geht einfach nicht hin. Dann, wo kommen wir dann mit Datierungen von Münzen des 4. Jahrhunderts hin? Nun ist es ja so, dass die Kupferprägung in der Zeit um 400 abbricht, in Trier, später auch in Arles, dann auch in Siscia im Süden, geht ja, das Kupfergeld wird nicht mehr geprägt, es wird nur noch Silber und Gold geprägt, mit Ausnahmen, es ist dann im Süden immer wieder mal Kupfer geprägt worden, aber die große Masse, der Ausstoß hört um 400 auf. Wenn man also dann nach 400 noch Münzen überhaupt ins Grab mitgeben will als Obolus, dann können es ja nur noch Münzen des 4. Jahrhunderts sein. Es ist bezeichnend, es gibt daneben auch noch ein Grab mit einem ganz anderen Obolus, das sind dann 5 Goldmünzen des 6. Jahrhunderts, die an gleicher Stelle nun in der linken Hand beigegeben werden, wie nun verschiedene Kupfermünzen, je nachdem direkt neben diesem Grab, ebenfalls in die linke Hand, manchmal in die rechte Hand, vereinzelt wird die Münze auf den Kopf gelegt, sie kann auch im Beckenbereich sonst liegen, das wird auch die Lage in der Hand gewesen sein, sie liegt nie im Mund, das ist offenbar im frühen Mittelalter typisch germanisch. Was ja einmal antike Sitte war, Charons Pfennig im Mund, das ist nach 400 offenbar eben rein germanischer Brauch. Vermutlich hat man ihn eben aus religiösen Gründen damals denn nach 400 abgelehnt, sodass nur noch die Germanen eben den Obolus in den Mund legen. Bitte das nächste. Hier nun auf einer Tabelle die einzelnen Gruppen Münzen, die nun im Bereich des Beckens liegen. Ich habe sie hier dann eingetragen nach den Datierungen. Sie sehen, das kann man vielleicht nur ahnen, das sind vor allem Münzen des 4. Jahrhunderts. Die meisten beigabenlos. Dann eben mitkartiert zwei Gräber, bereits mit frühmittelalterlichen Graben, mit Beigaben und noch Münzen des 4. Jahrhunderts. Eine weitere Gruppe mit Gräber, von Gräbern, Münzen in der linken Hand. Das wäre aus der Zeit, die noch keine weitere Beigabensitte hat, nur den Obolus. Dann unten angeschlossen jüngere Gräber, die sich auch räumlich um die anderen legen, bereits mit frühmittelalterlichen Beigaben und eben Münzen in gleicher Lage und Münzen der gleichen Zeitstellung. Dann weitere Gruppen, weil ich überspringen, bitte das nächste. Dann hat sich nun gezeigt, dass diese spätrömischen Münzen noch eben später ihre Funktion als Obolus verlieren. Es gibt dann zwei andere Kategorien, Münzen, die an Perlenketten aufgereiht sind, das ist natürlich kein Obolus. Da sind es dann plötzlich auch mehrere Münzen. Das ist eine Kette mit 23, vor allem spätrömischen Münzen. Diese Gräber haben dann auch praktisch alle Beigaben des 6. und 7. Jahrhunderts. Da ist also die Münze nicht mehr Obolus, sondern Schmuck. Dann eine große Gruppe von Männergräbern. Da kommen nun die spätrömischen Bronzemünzen in der Gürteltasche zum Vorschein. Nicht mehr als Obolus, sondern offenbar als Altmetall. Und erst mit dieser Gruppe tauchen nun plötzlich Münzen auf, die vor die Zeit um 300 gehören. Sie sehen das hier kartiert, zeitlich nach den Kolonnen. Dieser Bereich, der hier drin steckt, sind Münzen des 1. bis 3. Jahrhunderts. Das sind Sesterze, Dupondien. Das ist eben nicht mehr Obolus. Das ist nicht der genormte kleine Batzen, den man den Leuten eben mitgibt, sondern das ist dann eher das Altmetall, das in den Taschen der Männer nun mitgetragen und auch mit ins Grab genommen wird. Nun ein kurzer Blick auf den Grabbau in Kaiseraugst. Bitte das nächste. Auf diesem Plan sehen Sie zusammengetragen, was an Bauresten vorhanden ist. Ich habe diese Memoria erwähnt, die über einem zentralen Grab errichtet wurde. Ringsum konzentrieren sich nun Gräber mit Oboli, hier nicht eingetragen. Die Memoria, sie liegt an dem Zugangsweg, soweit er erkennbar ist bei den Kartierungen. Es gibt hier oben eine Gebäudeecke, da gibt es aber keine Beschreibung dazu. Wir wissen nicht, was das ist, ob das ein Kirchenrest ist. Da ist absolut kein Kommentar dazu vorhanden vom Ausgräber. Auch zu diesen Mauerresten, hier ein Mauerwinkel, haben wir keine Angaben. Es könnten sehr wohl auch kleine Grabkammern gewesen sein. Dann, getrennt von dieser Gruppe, gibt es hier unten eine echte Friedhofskirche. Ob die also Wie die nun zugänglich war vom Kastell her, lässt sich nicht zeigen nach dem Weg, aber es ist ein besonders interessantes Objekt der Nekropole. Bitte das nächste Bild. Hier nur kurz, nun etwas herausgenommen mit der Lupe, die Memorie mit dem zentralen Grab, einem älteren Grab darunter und diesen vielen Gräber, die sich eigentlich da im Summ drängen, das ist, sind nun einfach alle Gräber kartiert. Hier der Weg, der eben von späteren Gräbern überlagert wird. Das nächste. In der ersten Phase sieht es dann aber so aus, da ist die Memoria ist am Westende der großen spätantiken Nekropole errichtet worden, also am Rande, gleiche Situation wie Bonaduz. Und da sind dann etwa gleichzeitige Gräber, das sind dann schon Gräber des 6. Jahrhunderts. Und da kommen dann noch jüngere Gräber, ein Grab des früheren 7. Jahrhunderts, das dann die Memoria überlagert. Das heißt, da ist dieses Gebäude sicher nicht mehr intakt gewesen. Nun, das nächste. Wir kommen zu dieser Friedhofskirche im unteren östlichen Teil, die ich vorher gezeigt habe. In der Nekropole, von der ich jetzt spreche, ist auch schon um 1850 gegraben worden. Man hat damals bereits 150 Gräber aufgedeckt. Der Ausgräber hatte damals bereits einen Plan angelegt. Also 1832 begonnen und er hat einen Plan gezeichnet, die Gräber nummeriert, die Beigaben ebenfalls nummeriert, die Inventare sind heute noch vorhanden. Der Plan ist allerdings perspektivisch gezeichnet, man sollte ihn entzerren können. Diese Gräber müssen auch noch innerhalb der Nekropole irgendwo liegen. Das Einzige, was man sicher aufhängen kann, ist dieser Bau hier. Das ist nun diese Friedhofskirche. Die hat der Ausgräber 1910 wiedergefunden. Er wusste nicht, dass sie schon mal, er hat nichts gemerkt, dass sie schon mal gegraben worden war. Er wusste auch nicht, dass der originale Plan dieser Ausgrabung im Landesmuseum selbst, das war der Direktor des Landesmuseums, liegt. Das ist ihm entgangen. Dort war er als Umschlag für die Zeichnungen der Gräber, eben die damals um 1850 gegraben wurden, verwendet worden und ist dann erst bei den Forschungen jetzt über die Nekropole wieder zum Vorschein gekommen. Also das können wir im neuen Plan einhängen. Und da nun haben wir natürlich genaue Angaben aus der Zeit um 1840, was in den Gräbern drin war. Das sind Reste, Schuhe sind drin, das sind Stoffreste noch vorhanden und eben auch zum Teil reiche Grabinventar, vor allem in einer Gruppe, die hier etwas weiter nach Westen zu liegt. Wie wir diese Distanz interpretieren müssen, das war eine Grabgrenze zwischen zwei Grabungskampagnen, das wissen wir nicht genau. Hier unten ein Grab, da steht darunter Radovara, das ist ein Grabstein, den Sie nachher gleich sehen werden. Wir bekommen hier in dieser Zone eine reiche Gräbergruppe des 7. Jahrhunderts und das Resultat ist, diese Kirche wird als Friedhofskirche erst im 7. Jahrhundert errichtet. Das ist die wahrscheinlichste Lösung. Bitte das nächste Bild. Hier nun auf den neuen Plan die alten Gräber eingetragen, ebenfalls die erst um 1910 gefunden wurde. Es sind alles Gräber der Zeitstufe, meiner Zeitstufe E, also alles erst im guten 7. Jahrhundert drin. Und nun da das Grab mit dem Grabstein, Radovara. Hier in diesem Grab drin in Zweitverwendung, der zweite Grabstein des Gräberfelles, ein Baudoaldus. Schon altbekannt in der Literatur, er ist gut zu datieren durch die Beigaben des Grabes selbst. Und nun im Osten dieses gefundenen Vierecks, also des offenen Vierecks, einige Kindergräber und es sieht danach aus, dass man hier sich noch einen Chor dazu denken könnte. Das ist also allerdings hypothetisch, aber die Lage von Kindergräbern eben nahe beim Chor ist typisch und an vielen Fällen anderen Orten nachgewiesen. Die passen nun eben überhaupt nicht zu Gräbern weiter nach Osten, sondern sind eben mit dieser Gruppe noch zu verbinden, sodass wir vielleicht hier einen Chor vermuten können, den allerdings beide Ausgräber eben gar nicht angetroffen hätten. Oder der erste hat es nun rausgenommen und nicht registriert. Bitte das nächste. Hier nun zwei Inventare aus Frauengräbern hier zu trennen, die nun direkt eben westlich dieser Kirche liegen. Das obere Inventar gehört in ein Plattengrab und da war diese Baudoaldus-Inschrift in Zweitverwendung drin. Das nächste. Hier der Grabstein der Radovara, ins mittlere 7. Jahrhundert zu datieren, die Trecres Hydradora Inox, nächste. Und dieser, bitte das nächste, das könnte noch kommen, ja. Dann hier nun diese Baudo-Aldus-Inschrift in hoc tumulo requiescit bona memoria Baudo-Aldus. Das ist auch in nächster Nähe dieser Kirche zu finden, in Zweitverwendung. Und im ganzen Gräberfeld sind sonst keine weiteren Grabinschriften zum Vorschein gekommen. Allerdings Grabstelen, eben wie in dieser Art, die gehören zu einem Grab, dann auch eine Grabplatte mit Kreuz, sind entfernt von dieser Kirche gefunden worden. Aber die beiden Inschriften sind nahe dort und reiche Inventare eben, sind ebenfalls dort. Wir fassen da eine richtige Installation in den Jahren 630-40 vermutlich. Bitte das nächste. Nochmals diese beiden Stelen, deren Zeichnung Sie gesehen haben, auf einem beigabenlosen Grab, etwa der Zeit um 600. Das nächste. Und nun diese Grabform, die ich Ihnen in Bonaduz schon vorgeführt habe, das sogenannte Deckplattengrab, reine Erdgräber, in denen nun Steinplatten ebenerdig darüber liegen. Im Gräberfeld ist diese Gruppe hier mit Punkt markiert, in dieser Zone verbreitet. Sie sehen, das ist nun die Ausleitung der Nekropole nach Süden. Dann noch jüngere Gräber des 7. Jahrhunderts, das sind Plattengräber hier unten. Nochmals um eine weitere Zone ausgeweitet. Allerdings gibt es von beiden Grabformen immer wieder auch Belegungen über dem älteren Areal. Bitte das nächste. Hier nun Zeichnungen der Ausgräber, wie solche Deckplattengräber aussehen. Hier die Skizze, ein Kindergrab, Deckplatte mit Stele am Ostende und so ist die Situation gewesen, Deckplatte mit Stele, das ist also obertägig. Ebenfalls hier nun die sichtbaren Deckblätter, Deckplatten anderer Gräber, daneben Ziegelgräber und spätere Grabformen. Bitte das nächste. Hier das Foto eines Deckplattengrabes, hier hinten, da drüben nochmals. Daneben liegt ein Ziegelgrab der Zeit um 600. Es sind also hier Ziegelgräber vorhanden bis in die Zeit um 600. Das entspricht etwa dem Befund in Lyon, Schulan, wo ebenfalls Ziegelgräber mit richtig römischen Leistenziegeln zusammengestellt ebenfalls bis um 600 üblich sind. Welche Unterschiede sind nun aber bei der Sachkultur vorhanden, also das heißt bei den Beigaben und bei der Tracht? Ich habe schon gesagt, dass gleiche Objekte sowohl in Kaiseraugst, also in romanischen Friedhof vorkommen können, wie ebenfalls, wie dann wieder in benachbarten alamannischen, germanischen Nekropolen. Das heißt, es sind die gleichen Hersteller gewesen, aber es ist ganz unterschiedlich im Grab kombiniert und eben unterschiedlich oft ins Grab gekommen. Generell beginnt auch in Kaiseraugst die Beigabensitte erst ab 500, also ich lasse jetzt einmal die Münzbeigabe, von der ich gesprochen habe, weg, und dann allmählich nach 500 wird die Beigabensitte etwas häufiger. Bitte das nächste. Sie sehen hier nun auf einer Tabelle, ich habe für alle Beigabenkategorien derartige Tabellen erstellt, immer nach dem gleichen Schema. Und damit man von jeder Kategorie her sehen kann in der Tabelle, was ist mit im Grab drin. Also in der Horizontale das Grab, hier die Grabnummern. Und nun hier die Tabelle der Eisenschnallen ohne Beschläge. Das sind also ganz einfache Gürtelschließen. Und dann mit offenen Dreiecken jeweils mitkartiert, welche Beigaben noch mit dabei sind. Also seien das nun hier Perlen in vier Frauengräber oder dann eben Münzobolus. Zuhinterst in der senkrechten Kolonne. Sie sehen, da sind nun ganze Reihen von Gräbern, da ist nichts drin, ausreden. Diese Eisenschnalle, hier ebenfalls bei einer größeren Kategorie. Und dann nachher kommen eben erst andere Dinge dazu. Es ist ja nicht möglich, mit diesen Inventaren sogenannte Kombinationstabellen zu machen, wie das der Archäologe macht, wo er nun, wenn die Gräber jeweils etwa 8 oder 10 Beigaben haben, schaut, was ist jeweils kombiniert, wo sind ähnliche Kombinationen vorhanden und diese Gräber zusammengrabieren, das sind ja eigentlich nur Register, wo man nun immer ablesen kann, was ist noch mit vorhanden. Das sind nun Gräber vor allem des 6. Jahrhunderts, Daneben gibt es auch vereinzelt solche noch des früheren 7. Jahrhunderts. Also recht spärliche Beigabensitte, diese verschiedenen Dreiecke. Eine nächste Tabelle bringt nun eine Gürtelgruppe, die ins mittlere 7. Jahrhundert gehört. Das sind nun alles Männergräber mit dreiteiligen Gürteln, das heißt mit drei Beschlägen, Gürtelschnallen, drei Beschlägen. Und Sie sehen, diese Männer haben eben praktisch alle etwas drin. Fast überall ist eine Gürteltasche nachzuweisen. Eine große Anzahl besitzt einen Sachs. Das sind diese senkrechte Kategorie. Sogar zwei Fingerringe sind da vorhanden. Also das wäre eine Zunahme der Beigabensitte bis in die Mitte des 7. Jahrhunderts. Nachher wird die ganze Sache wieder spärlicher. Nun die Tabelle der Waffengräber, bitteschön. Ja, also nein, jetzt habe ich was verpasst natürlich. Das Bild hätte nach dem Satz kommen sollen. Es wurde eben gesagt, danke. Ja, es wurde gesagt, was haben wir denn noch von Romanen überhaupt, eben, wie können wir das nachweisen? Und im Vortrag von Herrn Topsch war der Fischfang, wurde angesprochen, dass vor allem von Romanen ausgeübt worden wäre. Im Kaiserlauf ist kein Beleg vorhanden, aber ich habe Ihnen mit diesem nächsten Bild eine Möglichkeit zeigen wollen, eben bitte das nächste, wie man sich vielleicht doch also den Fischfang für die Romanen vorstellen könnte. Sie sehen also ringsum die bösen Germanen, in der Mitte das Castrum mit den fischfangenden Romanen. Also das wäre natürlich eine der Möglichkeiten. Aber also ich bin sonst eigentlich skeptisch wegen dieser These. Jetzt also das nächste Bild, das wäre nun die Tabelle der Waffengräber in Kaiseraugst. Und wir sind ja schon jetzt etwas sensibilisiert auf Waffen. Und wie sieht das nun in Kaiseraugst aus? Sie sehen hier wiederum eben die Kategorie der Waffen etwas heraufvergrößert, mit mehreren Kolonnen spezifiziert, mit den Punkten wiedergegeben. Oben die drei Spatagräber, das wären nun drei Langschwerter, einmal mit Sachs kombiniert, ein weiteres Grab mit einer Lanze, Spata mit Lanze kombiniert, sonst keine Waffe. Und dann folgen sich nach den verschiedenen Typen, die früheren bis späteren Sachse, in diesen senkrechten Kolonnen mit dem Sachs Zubehör, das sind Scheidennieten und andere Kantenfassungen, und jeweils mit Dreiecken und dazu kombiniert die weiteren Beigaben. Wobei wir ja eben auch Gürtel als Beigabe ansprechen, das ist ja eigentlich nur ein Kraftelement und nicht eine Beigabe im engeren Sinn. Frühere Sachse natürlich mit Gürteln kombiniert des 6. Jahrhunderts, nur einfach Eisenschnallen, und dann sehen Sie, spätere Sachstypen sind auch mit jüngeren Gürtelgarnituren kombiniert, das sind die hier sich folgenden senkrechten Kolonnen. Und nun den drei Spatagräbern, ein mit Sachs noch kombiniert, stehen 54 Gräber gegenüber, die nur einen Sachs enthalten. Im alemannischen Bereich oder auch sonst im fränkischen, germanischen Bereich ist das Verhältnis eben anders. Hier hätten wir ein Verhältnis von 1, von 3 zu 54, das heißt 1 zu 18. In Bülach oder in Markt Oberdorf, in Herten und anderen germanischen Gräberfällen ist das Verhältnis etwa 1 zu 3. Das heißt also, auf drei Sachsgräber, eines von drei Sachsgräbern hat auch noch einen Spata. Das Verhältnis kann bis 1 zu 5 gehen. Also wir müssten eigentlich für 54 Sachsgräber, da müssten wir da drin im germanischen Bereich mit mindestens 10 bis 18 Spaten rechnen. Wir haben aber hier eben nur ein Verhältnis von 3 zu 54. Und es ist also nicht eigentlich die Waffe selbst, sondern es ist auch eben das Mengenverhältnis, das offenbar eine Rolle spielt. Denn wir können jetzt auch nicht kommen und sagen, diese drei Spatagräber sind offenbar jetzt zugewanderte Germanen. Denn es hat folgenden Haken: Wenn ein Spatagrab regulär gegraben ist, komplett ist, gehört, ja nicht immer, aber Sachs ist häufig, und vor allem gehören dann noch gerne Schilde oder Lanzen dazu. Es ist im ganzen Gräberfeld kein Schild und nur eine Lanze, das ist erst noch ein Jagdspieß und nicht also eine Waffe zum Vorschein gekommen. Es ist also ein ganz anderes Spektrum der Waffenkombinationen, es sind eigentlich überhaupt keine Kombinationen, es ist eben nur gerade der Sachs da als Waffe. Es gibt dann noch drei Sporengräber, aber darauf will ich nicht eingehen, das ist etwas anderes. Es gibt vereinzelte Pfeilspitzen, die ja auch nicht als Waffen anzusehen sind. Vor allem eben, es fehlt die Spata in genügender Zahl, es fehlen Schilde komplett und eben auch echte Lanzen komplett. Das ist doch meines Erachtens ein großer Unterschied und ich sehe keine Möglichkeit hier drin durch Unterschiede, zum Beispiel germanische Gräber herauszufiltrieren. Aber ich muss gleich gestehen, es ist nicht unmöglich natürlich, dass im Einzelfall so ein Grab eben mit einem Bülacher Grab völlig identisch ist. Das ist klar. Es kann die gleiche Garnitur drin sein, der gleiche Sachs, da ist nichts zu machen. Wir kommen eigentlich nur eben mit der Gesamtmenge in einen Unterschied hinein. Und dann natürlich auch, indem wir natürlich dann Nekropolen weiter westlich vergleichen, in Frankreich, wo in der Burgundia etwa vor allem das romanische Element häufig ist, da sind etwa in Gurti-sous-Burna, das wäre bei Chalon-sur-Saône, 400 Gräber und an Waffen sind da 10 Sachse drin. Das ist, und sonst nichts. Also ich meine, wenn es 800 Gräber gewesen wären, wäre vielleicht noch eine Spata noch dazugekommen. Aber wie wir das interpretieren müssen, ist vorläufig noch offen. Aber solche Mengenunterschiede und eben völlig unvollständige Waffenkombinationen, das ist offenbar doch Kennzeichen. Nun zur Frauentracht zum Abschluss. Das Typischste zuerst, darf ich das nächste Bild haben. Sie sehen hier noch 5 Gräberfelder aufgelistet. Das Gräberfeld Gurti-sous-Burna, habe ich gerade gesagt, Kaiseraugs. Dann Herten, das ist die Nekropole jenseits des Rheins, unmittelbar jenseits des Kastrums, Bülach im Kanton Zürich, Markt Oberdorf im Allgäu. Und hier nun, wenn wir die Fibeltracht herausnehmen, haben wir an paarweise getragenen Bügelfibeln in Herten doch 3 Gräber, einmal nur ein Fibel, in Bülach ist es ein Grab. Wir haben an paarweise getragenen Kleinfibeln eben in Herten und in Bülach doch eine Reihe von Gräbern. Markt Oberdorf ebenfalls, aber in den beiden Nekropolen Gurti-sous-Burna, Kaiseraugs, 400 Gräber, hier 1300 Gräber, aber frühmittelalterliche müsste man vielleicht sagen, 600, 700 Gräber, kein einziges Stück leer. Allerdings dann bei den einzeln getragenen Scheibenfibeln, die auf eine romanische Trachtsitte zurückgehen, das wissen wir im mediterranen Bereich aus Darstellung, diese einzelnen hier vorne auf der Brust getragene Scheibenfibel, die den Mantel verschließt, das ist eben romanisch. Bezeichnenderweise, das ist dann in Gurti und Kaiseraugs 5-mal belegt und wird dann in den germanischen Nekropolen ebenfalls übernommen und löst ja hier eben diese germanische Fibeltracht ab in der Zeit um 600. Dann ein weiterer Unterschied, hier drüben, die beiden Amuletten, eins als Amulett getragene Glasperlen sind in den beiden romanischen Nekropolen nicht belegt, hier doch wenigstens ein paar Mal drin. Der Bärenzahn, doch natürlich eine heidnische Sitte, ist in Herten gleich 5-mal, Bülach 2-mal, Markt-Oberdorf 1-mal belegt, in den beiden Nekropolen nie. Tigerschnecke finden wir ebenfalls nur in den alamannischen Nekropolen. Zielscheibe, das ist etwas anderes, das lasse ich hier weg. Das ist doch etwas, das man einmal großräumig untersuchen müsste und jeweils doch nachsehen müsste, ob wir nicht da auch weiterkommen. Der größte Unterschied aber zur germanischen Frauentracht ist der Unterschied bei der Gürteltracht. Darf ich das nächste haben? Im 6. Jahrhundert wird nördlich der Alpen, wenn ich jetzt verallgemeinere, im Prinzip nur eine Gürtelschnalle getragen, die kein Beschlag hat. Also das wäre ein Typ des 6. Jahrhunderts, hier oben ebenfalls. Das ist also der einfache, schmale Gürtel, wird mit so verschlossen, da gehört gar keine Platte dazu. Und im späteren 6. Jahrhundert wird nun ein Gürtel üblich, der breiter wird und dann kommt diese Platte dazu. Und mit diesem Aufkommen der Gürtelbeschläge, also der Schnallen mit Beschläg und dann auch weiterer Beschläge, die hier dagegen gesetzt werden und im Rücken angebracht werden auf dem Gürtel, mit dieser Mode der Beschläge bekommen wir einen charakteristischen Unterschied zwischen romanischer und germanischer Frauentracht. Bei den Männern ist es so, dass sowohl Franken wie die Leute in der Burgundia, wie die Alemannen oder so, die tragen die Männer jeweils nun solche Gürtel mit Beschlägen. Aber in der Frauentracht ist das ganz anders. Im ganzen alemannischen Gebiet, das ist ja für Kaiserhaus das nächste echt germanisch besiedelte Gebiet, gibt es diese Gürteltracht mit den Schlägen nicht bei den Frauen. Bitte das nächste. Danke. Sie sehen hier alemannische Frauengräber, wobei nun das Kleid skizziert wird, aber diese Dinge sind, so wie sie im Grab gefunden wurde, eingezeichnet, diese schwarzen schwarz gezeichneten Objekte. Sie sehen, es ist ein einfacher Gürtel mit einer kleinen Schnalle, als Ausnahme nun hier mal ein kleines Beschlag dran, das war aber uns nicht weiter beunruhigen muss. Die Zeichnung müsste korrigiert werden. Offenbar ist dieser schmale, schlichte Gürtel eben gar nicht sichtbar gewesen. Man nimmt heute an, Herr Küstlein hat darauf hingewiesen, dass hier eben nun ein Oberteil des Kleides drüber geht und dass der sogar dieses Oberteil recht weit nach unten reicht und dass erst darunter eben diese Zierscheiben an diesem Gürtelgehänge kommen, diese Schmuckelemente beginnen erst weiter unten. Dieser einfache Gürtel ist vermutlich nie eben sichtbar gewesen. Und das ist typisch für die alemannische Tracht. Bitte das nächste. Hier kurz nur drei Rekonstruktionen. Sie sehen nun die Objekte selbst im Foto und dazu nun diese einfachen Gürtel, die hier sicher zu massiv rekonstruiert sind. Und nun muss man sagen, im Westen, das heißt von Kaiseraugst weg, ins fränkische und ins burgundische Gebiet hinein, läuft das nun ganz anders weiter. Hier bekommt nun die Frauentracht gleichzeitig mit der Erfindung dieser Gürtelschnallen mit Beschlägen, kommt die Frauentracht ebenfalls diese gleichen Gürtelschnallen mit Beschlägplatten. Zum Teil sogar schon früher, aber das kann ich hier nicht mehr ausführen. Bitte das nächste. Danke. Ja, gleich weiter. Das nächste. Sie sehen hier ein Frauengrab, eines der reichsten aus Kaiseraugst, mit zwei Ketten, Nadel, Kamm, Armband der spätrömischen Zeit als Halsstück und eben einer Gürtelschnalle mit Beschlägplatte. Das ist ein sichtbar getragener Gürtel. Und dann das nächste. Weitere Inventare, hier oben, sichtbare Platte, Perlenkette, hier auch, hier ebenfalls. Nun eben das, der Gürtel wird gezeigt. Dazu gehört nun eine Gürteltasche zu diesen Gürteln, die nicht tief unten getragen wird, eben fast bei den Knöcheln, sondern diese Gürteltasche wird oben im Gürtelbereich direkt getragen und das ist im ganzen gallischen Gebiet, eben bis Paris, bis zur Normandie üblich. Davon stammen diese kleinen Päckchen, die jeweils hinter den Gürtelschnallen gefunden wurden. Können Sie zurückgehen? Einen. Auch hier sehen Sie zwei Riemenzungen, die nun zu dieser Gürteltasche gehören, oben getragen. Auch ein weiterer Unterschied zur germanischen Tracht. Bitte jetzt überspringen. Und eines der ältesten Gräber, die nun diese diesen sichtbar getragenen, prunkvollen Gürtel zeigt, ist das Grab der Königin Arnegundis in Saint-Denis bei Paris. Sie sehen hier die große silberne, vergoldete Gürtelgarnitur etwa in der Lage, wie sie einst eben getragen wurde, sichtbar über dem Kleid. Und diese Tatsache, also das Ganze wird vom Ausgräber bestritten, er zeichnet diese Garnitur eben als Geschenk des Königs an die Königin, das wäre ein Gürtel des Wehrgehänges, es gibt aber sicher nie derart breite Wehrgehänge, wir kennen das überhaupt nicht. Und vor allem, wir kennen nun jetzt eine ganze Serie gleicher Frauengräber mit derartigen Gürtelgarnituren, also als Nachfahren eben dieses Grabes ins spätere 6. und ins 7. Jahrhundert gehört. Bitte nun das nächste. Im gallischen Gebiet, Nordgallien, ich möchte sagen westfränkischen Gebiet, sind diese Gürtel dann weiterentwickelt worden. Sie sehen hier ein Riesenmonstrum und jeweils gehört hier eine symmetrische Platte dazu, damit eben das Ganze nun eine einheitliche Wirkung bekommt. Schon im Arnegundis-Grab ist das der Fall. Bitte das nächste. Und nun, in diesem nordgallischen Gebiet sind Gürtelbeschläge üblich, die länglich oval sind oder zungenförmig. Und im burgundischen Gebiet, das haben wir ja vorher schon einmal gesehen, sind nun zuerst solche Gürtelplatten üblich mit Rechteckplatten, mit Rechteckbeschlägen und ohne Symmetrie. Und in einem späteren Zeitpunkt wird in der Burgundia nun diese Gürteltracht von Nordgallien übernommen. Bitte das nächste. Also das wäre nochmals eben die Verbreitungskarte dieses vorher gezeigten Typus, die nun Herr Moosbrugger als Argument für die echten Burgunder genommen hat. Wir kommen jetzt gleich zur Lösung des Problems. Und nun weiter sehen Sie nun, wie nun die ganze Entwicklung gelaufen ist. Im fränkischen Gebiet, auch im Kaiserhaus, nun am Anfang eben solche Gürtelschnallen ohne Symmetrie. Bei der Armegund ist schon sehr früh mit einer symmetrischen Platte. Das entwickelt sich dann nachher zu solchen Dingen. Und in der Burgundia nun eben anfänglich Rechteckplatten. Das ist eigentlich dann eben der spätantike Typus. Dazu gibt es eben spätantike Vorbilder. Und die Burgundia hat daran festgehalten. Und dann in der Zeit um 630, 40 wird aus dem nordgallischen Gebiet die Mode umgestellt. Diese Platten gelten als veraltet. Und dann wird die Symmetrie gemacht und werden die Beschläge nun länglich gestaltet. Das hängt sicher auch mit der Breitengestaltung zusammen des ganzen Gürtels. Diese Platten werden bis zu 40 cm lang und 1,5 kg schwer, und das ist Frauentracht. Jetzt das nächste. Hier ein Inventar aus der Gegend von Bern, also das nun, der Gürtel. Dazu kommt Fingerring, Armring, dann hier zwei Scheibenfibeln mit einer Kette verbunden, die waren hier auf den Schultern, und ein Ohrring und Perlenkette. Das nächste. Und dann eine dieser monströsen Garnituren aus Fettini, Kanton Fribourg, mit zwei eben nun länglichen Platten mit Silberblech belegt. Und diese Gürtelmode, die nun anfänglich eben für burgundisch oder fränkisch gehalten wurde, ist im Grunde genommen eben die romanische Gürtelmode. Und zwar lässt sich nun zeigen, dass derartige Tracht nur dort vorhanden ist, wo das romanische Element nun eben dominiert. Bereits in Austrasien, also wir können sagen ostfränkischen Gebiet, von Metz oder Trier bis zum Rhein hinüber, ist das eben nicht üblich. Nur noch selten üblich, da ist es auch dann so, dass die Gürteltasche nicht oben getragen wird, sondern eben wie im Alemannischen weiter unten. Es geht also eigentlich, wenn man es überspitzt sagen könnte, in der Frauentracht, was den Gürtel angeht, dann eine Trennlinie von Nord nach Süd, sagen wir von Brüssel über Trier, Metz, Vogesen, schweizerisches Mittelland bis zu den Voralpen, und das scheidet dann eben eine romanische Frauentracht von einer romanische Gürteltracht von einer alemannischen, einfachen Gürteltracht, alemannisch-ostfränkisch. Und wir kommen damit eben auch eben zur Lösung, wenn Sie das nächste Bild etwa sehen. Sie müssen an die Gürtelschnalle von Cesnia denken, die Sie gesehen haben, diese Rechteckplatte mit dem Stein in der Mitte. Hier finden wir gewisse Vorläufer dieser Mode, das sind die sogenannten gotischen Schnallen. Das geht noch weiter zurück und das entspricht einem romanischen, spätantiken Usus, derartige Rechteckbeschläge zu halten. In der Burgundia war das so verhaftet, diese Beschlägform, die Rechteckplatte, dass sie eben eine Zeit lang getragen wurde, als dann vom Fränkischen her schon die neue Pariser Mode gekommen ist und dann diese länglichen Gürtel nach einer vielleicht 30, 40 Jahren Verzögerung auch im burgundischen Gebiet übernommen wurde. Das ist aber nicht, hat nichts zu tun mit einem germanischen Ethnikum, das hat nichts zu tun, eben, wenn wir nun eine Verbreitungskarte sehen, wo nun derartige Rechteckplatten eng auf die Burgundia begrenzt sind. Wir können da nicht sagen, ha, jetzt haben wir die Burgunder des 5. Jahrhunderts, wir sind davon schon ganz losgelöst. Es ist dann eben die Kulturprovinz Burgundia mit einer romanischen Bevölkerung, in der die Burgunder ja bereits schon lange assimiliert sind. Damit wäre ich am Ende und ich will mir die Ortsnamen versparen. Wenn wir Zeit haben, könnte man allenfalls noch auf das Problem zurückkommen, aber ich glaube, ich habe schon genug gesprochen. Ich möchte gerne eine Pause machen. Ich danke Ihnen, dass Sie ausgehört haben. Vielen Dank, Herr Martin. Naja, ich habe schon gedacht, 15 Stunden. Das kann mir ein anderes Mal. Archäologen beinhaltet, ich glaube, ist uns beiden klar, denn Herr Martin und ich, dass der Vortrag an sich ein sehr speziell archäologischer Vortrag war und ich fürchte, dass rote Linien, entscheidende Beweislinien vielleicht in diesem Vortrag durch zu viele Detailbeweisführungen ein bisschen zurückgeführt sind. Aber ich glaube, es ist ein leichtes in der Diskussion das eine oder andere in der entscheidenden Beweisführung befreit von Details noch einmal kurz zusammenzufassen. Wenn ich einleitend zur Diskussion meinerseits sagen darf, ein Punkt wurde ja deutlich, der Nutzen und der Stellenwert komplett ausgegrabener Gräberfelder, um sie dann, wie wir sagen, belegungschronologisch zu untersuchen. Das ist ja deutlich geworden, der Nutzen dieser Untersuchungsmethoden anhand komplett gegrabener Gräberfelder, das, was wir ja im mittleren und östlichen Alpengebiet beklagen, solche Gräberfelder kennen wir nicht. Also die Methode, was möglich ist, wurde hier deutlich, im Überbau. Zum Speziellen, wenn wir vielleicht zunächst beginnen mit diesen beiden Gräberfeldern, das eine bei Genf gelegen, Cézanne, und das andere bei Chur gelegen, Bonaduz. Ich glaube, es war auch Ihnen einleuchtend zu sehen, dass hier eine Kontinuität vom 4. Jahrhundert bis ins 7. Jahrhundert ohne auch nur einen geringsten Zweifel möglich war im Nachweis, dass germanische Elemente in der Regel nicht hier zu fassen waren, mit Ausnahme jener deformierten Schädel in Cézanne, wo man darüber diskutieren kann, über jene kleine 443 hier nach Nisapaula verpflanzte burgundische kleine Gruppe. Darüber können wir diskutieren. Aber das ändert ja nichts, zunächst einmal an der romanischen Kontinuität. Kontinuität war auch im Kaiser oder ist auch gerade an einem Paradebeispiel von Kaiser aus zu demonstrieren, vor allen Dingen allein bereits durch den Lagebezug des Gräberfeldes zu dem Castrum Brauracense. Allein das ist bereits ein erster Aufhänger, um hier vom 4. Jahrhundert an, wie in diesem Castrum Brauracense, wo ja eine frühchristliche Kirche drin steht, durch den topografischen Bezug eine Kontinuität im Gräberfeld der romanischen Bevölkerung zu erwarten. Hier war, wie auch in anderen Gräberfeldern des Alpengebietes, das berühmte Loch des Archäologen im 5. Jahrhundert, wo eine stark reduzierte oder fast ausfallende Beigabensitte festzustellen war, die aber in beiden Gräberfeldern, in allen drei Gräberfeldern, durch die belegungschronologische Methode ja zu überspringen war. Also kein Zweifel, durch belegungschronologische Studien war die Kontinuität der weiterlebenden Bevölkerung ländlich, Bonaduz oder städtisch in Gänsefüßchen, im Falle von Cézanne, nein, auch noch hier nicht, aber in Kaiser auch städtisch, zu erweisen. Ich würde vorschlagen, dass wir diese ganze Gürtelaffäre, dieser Gürtelexkurs hier mal ausklammern, der hat vielleicht ein bisschen den roten Faden verschüttet, obgleich das für den Archäologen enorm wichtige Beweisführungen waren, weil die ältere Literatur hier von falschen ethnischen Klassifizierungen ausging. die Beweisführung, dass das falsch war, ist hier drin, auch vielleicht für den Nicht-Archäologen zu viel. Soweit meinerseits. Bitte schön, Fragen und jetzt zurück an Sie. Ich wollte einen kleinen Beitrag leisten zur Aufforderung der Diskussion und eine vom Welt zum Besten geben, die ich jetzt in Weiler zugetragen habe beim Langobarden-Kongress. Ich erzähle es zweisprachig. Es fanden mehrere Vorträge statt hintereinander. Das war deiner, dann kam, glaube ich, Frau Pirin und dann kam ich. Und neben einer Bekannten von mir saß ein Germanist und er sagte, nachdem dauernd von Gürteln gesprochen wurde, jetzt ist genug mit den Gürteln, aus Protest will ich nur noch Hosenträger tragen. Die Literatur, Gut, aber das war mal vielleicht ja, ein Witz zur rechten Zeit, klar. Nichts dagegen, solange Metallteile daran sind. Musst du auch übersetzen. Ja, die Frage, die sich aufdrängt, ist natürlich, wenn wir den Alpenraum, so war ja das Tagungsthema, Germanen German im Alpenraum, wir müssten natürlich das Romanenmodell im Westen konfrontieren mit dem, was hier Herr Prozzi und auch sonst in der Diskussion gesagt worden ist, für das mittlere und östliche Alpengebiet. Das fordert ja geradezu diese beiden Referate heraus. Und ich hatte auch bewusst nicht ein Referat von Zeichner Archäologie hier erbeten, sondern eben zwei, weil hier doch sehr unterschiedliche Voraussetzungen vorliegen. Wenn wir versuchen, diese beiden von Zeichner Archäologie, die Beweislast und die Beweisführung zugunsten der Romanitas aufzulisten, so ist die Grundregel nach wie vor die gleiche. Sowohl für den Alpenraum, wie auch für Oberitalien, wie für Mittelitalien, wie für Süditalien, wie überhaupt auch für Spanien und die zirkummediterranen Gebiete insgesamt. Die Romanitas bestattet in der Regel beigablos. Das ist eine Faustregel. Und die Ausnahmen von der Regel, von denen leben wir eben. Das sind die Ausnahmen. Ein weiteres Faktum, es ist schade, man müsste Italien hinzunehmen. Oberitalien, Mittelitalien, Süditalien. Und auch hier einmal, die Beigaben führenden Gräber, sowohl in ihrer Beigabensitte, aber auch in der Quantität der Beigabensitte hinzunehmen. Es zeigt sich dann sehr bald, dass an der Peripherie des Zirkumediterranen, also eben nicht in Umbrien, nicht in Apulien, nicht in der Emilia, nicht in der Poebene, sondern an der Peripherie die Regel der Beigabenlosigkeit dort immer stärker durchbrochen wird. Im Zentrum der romanischen Gebiete eben noch sehr viel weniger. Also in Sizilien, Sardinien finden wir sehr viel stärker immer wieder die Ausnahme von der Regel als in den zentralen Gebieten. Also das ist so eine Faustregel, die man, glaube ich, so wird sagen können. Dennoch taten ja Unterschiede zutage. Fibeln, etwa die Fibeltracht in diesen Gräberfeldern im romanischen Bereich, war ja kaum vorhanden. In dem mittleren östlichen Alpengebiet dagegen sehr viel stärker. Also ich glaube, wir müssen auch hier, wir stehen ja am Anfang der Romanenstudien erst, sehr viel stärker abheben in Zukunft auf die Herausarbeitung von regionalen Besonderheiten, auch in dieser scheinbar so geschlossenen, wie eine Koine sich anmutenden Romanitas. Ich möchte vielleicht ein Beispiel sagen. Im Westen sehr viel seltener die Einfibeltracht, Kreuzfibel, Löwenfibel, Faunfibel und Tierfibel kaum. Ab Etsch sehr viel öfters. Gleicharmige Fibel und so weiter. Oder, ich sagte ja heute, im Corleone-Tal bestimmte Fibeltypen, die im Trentino nicht vorkommen und umgekehrt. Oder, wenn Frau Salvatore da wäre, in Apulien Ringfibeln, ganz bestimmte Formen von Ringfibeln, die in der Toskana und weiter nördlich nicht mehr vorkommen. Doch, die gibt es zum Beispiel wieder. Große Ausnahme. Ja. Es geht ja um die Verbreitungsschwerpunkte. Ja, ja. Ganz große Ausnahme. Also wir stehen am Anfang dessen, was wir heute noch so als eine Koine fassen, das kann der Archäologe in Zukunft immer stärker differenzieren. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe der Zukunft, die Eigenheiten der einzelnen Landschaften herauszuarbeiten. Aber dazu brauchen wir eben doch Gräberfelder geschlossen und auch sehr viel mehr gut beobachtendes Material. Ja, beim Vergleich, Max, was lässt sich beim Vergleich des Westens und des Ostens auf den ersten Blick noch auf puncto Romanitas, Germanen danach noch sagen? Dass die beiden alpinen Gräberfelder, wenn ich jetzt Cesnia und Bonaduz als alpin betrachte, ja, dass die natürlich noch weniger Beigaben haben und dass es praktisch eben dann nach Norden zum germanischen Gebiet eben sukzessive zunimmt. Das ist zu beobachten, das ist ein Kaiserhaus, es ist eben viel häufiger, dass man Beigaben nun mit ins Grab gibt. Ja, sodass die Peripherie im Norden, ich will mal das jetzt pointiert, provokativ sagen, das bedarf noch der weiteren Erforschung, vielleicht hier in den Randgebieten im Norden, an der Grenze zum Barbarikum, vielleicht sogar hier nicht Romanisierungsprozesse wie in Umbrien ablaufen, sondern teilpartiell Barbarisierungsprozesse ablaufen, dass dort die Ausnahme der Beigabenlosigkeit sehr viel stärker statistisch konstatiert werden kann durch Prozesse offenbar der Barbarisierung. Das eine Beispiel, Kaiseraugst, gegenüber, Herr Martin sagt es, liegt das Gräberfeld von Herden auf der anderen Rheinseite, ist alemannisch. Also die Konfrontation ist hier eben da, sodass hier auch einmal der Germanisierungsprozess in puncto Beigabensitte greift. Also auch hier sehr kleinräumig muss man sehr vorsichtig werden, wenn man hier von Akkulturationsprozessen spricht. Was ist Rosino was anderes als ein Kaiserauge? Ja. Es ist eben nicht auszuschließen, dass unter diesen Gräbern nicht einmal eben ein Germane auch bestattet ist. Das können wir nicht. Ich glaube, sehen wir nicht Möglichkeit, dass man das je einmal richtig unterscheiden kann. Die Gegenstände sind wirklich identisch und kommen von den gleichen Herstellern. In Herten wie in Kaiseraugst ist ein Kamm, der ist identisch verziert, da gibt es nirgends ein gleiches Stück, das war der gleiche Hersteller und das ist sicher schwierig. Es geht wirklich nur mit gesamter Betrachtung. Regionale Unterschiede und dann trotzdem, um die richtig werten zu können, muss man großräumig vergleichen, um es so vielleicht abzukürzen. Ja, genau, das ist das Entscheidende. Wir stehen mit anderen Worten in der Romanenforschung ganz am Anfang. Wenn wir jetzt die Romanen konfrontieren, wie das Seminarthema ja auch uns vorgegeben hat, zu den Romanen, die Germanen hinzunehmen und gerade auf das abheben, was Herr Conti ja auch angesprochen hat, die Burgunder. Nehmen wir das Beispiel jetzt nicht im mittleren östlichen Alpgebiet, sondern im Westen die Burgunder. Eine, wie die Quellen uns sagen, ja eine Minderheit, die verpflanzt ist, una minoritat, die Burgundi, Nella Paulia. Archäologisch ist heute, das hat Herr Martin gesagt, klar, der Akkulturationsprozess, die Romanisierung ist ja dort unwahrscheinlich schnell verstanden gegangen. Also die Burgunder sind assimiliert, ja schon fast bei ihrer Einwanderung. Wir können die Einwanderergeneration gerade noch fassen, die zweite Generation nicht mehr. Auch das ist ja kulturgeschichtlich, historisch ein interessanter Prozess. Im Langobardenreich dauert dieser Akkulturationsprozess etwas länger. In der zweiten Generation greift er bereits in der ersten. Auch hier muss man Unterschiede machen, wobei natürlich in Italien auch wiederum, die Generalisierung ist gefährlich, auch in Italien wiederum differenzieren muss. Casteltrosino, auf das ich immer wieder heute abhob, dort ist die Romanisierung in der zweiten Generation abgeschlossen. Casteltrosino liegt in einer römischen Kulturlandschaft. Nocera Umbra, an der Passstraße, oben drumherum keine Villae Rusticae, keine römische Kulturlandschaft, dort ist die Romanisierung dieser langobardischen Gemeinschaft fast nicht greifbar. Also auch hier muss man von Punkt zu Punkt differenzieren. Also auch hier wäre etwa zu sagen, ja, der Bierbrauer hat in Mailand das Modell Castel-Drosino vorgelegt, das gilt für alles, ist auch falsch. Ort für Ort, Gräberfeld für Gräberfeld, regional, alles punktuell, wie Herr Martin sagte, die Lupe in der Mikroregion. Das ist wichtig. Also Modelle regen an, aber sind nicht verbindlich. Also selbst in Italien ist es sehr differenziert, aber zurück zu den Burgundern. In Burgund ist klar, dass in der ersten Generation bereits dieser Prozess abläuft und auch abgeschlossen ist. Das wäre das Burgunderproblem, die Germanen im Westen. Ja, müsste dann fragen, wenn hier... Nein, nicht an mir jetzt da. Nein, du hast es schon angetönt, wenn jetzt bei den Langobarden das länger geht, sagen wir jetzt in diesem Gebiet hier, dann lässt das vielleicht eben Rückschlüsse auf die Romagna zu, dass das eben doch nicht so eng eben zusammenlief, wie es dann im 5. Jahrhundert noch am Genfersee der Fall war. Man wird vielleicht schon mal dazukommen zu solchen. Eben die Dichte der, die Dichte der Romagna ist ja immer der Maßstab auch für die für den Grad und die Schnelligkeit des Akkulturationsprozesses, ist ganz klar. Das ist Voraussetzung. In Spanien können wir ganz gleiche Prozesse beobachten zwischen Westgoten und Roman, genau das gleiche. Aber auch überall regional separat untersuchen. Bitte. Ich glaube, man muss aber doch sicher auch vor Augen halten, dass dieser Anpassungsprozess, der sich hier so rasch vollzieht, hier gemessen wird, nur aufgrund der Tracht an. Selbstverständlich. Wir reden nicht von Sprache, wir reden nicht von Sprache, nicht von Recht, nicht von Verwaltung, von Institutionen, sondern wir reden hier von Dingen, die der Archäologe mit seinen Quellen fassen kann. Das sind vor allen Dingen Trachtsitten, die allerdings im jetzt muss man wieder ins Methodische gehen, sehr, sehr wichtig sind, weil Trachten sind konservative, sind sehr lange tradierte Elemente. Nicht? Genauso auch sichtbar. Eben, die 568 eingewanderte Langobardin war durch ihre ganz andere Tracht für die Romanen als Langobardin auch sichtbar als eine Fremde. Nicht? Das ist ganz klar. Also insofern sind das natürlich kleine Aspekte, aber wichtige, weil sie doch im Volksbewusstsein alt tradiert sind. Genauso, wenn wir im Burgundischen oder im Alemannischen oder im Langobardischen von Amuletten sprechen, Amulettsitte, das sind ja sehr lange tradierte, weil religiöse, fest verankerte, weil religiös verankerte Motive, nicht? Genauso die Bestattungsweise, wie die Gräber zugerichtet werden, das ist alles sehr alt überliefertes Gut. Und von daher sehr wichtige Argumente in der Beweisführung von Akkulturationsprozessen. Bitte. Ich wollte vorhin jetzt fragen, wenn ich das Humanist, wir haben ja auch mit der Akkulturationsphänomen zu tun und ebenfalls auch Zeugnisse dazu, die sind wirklich nur sprachlich artikulieren. Wir rechnen immer mit einer Latenzphase vor der ersten offiziell geschichtlich belegten Kontaktnahme. Also ein Beispiel, die Normannen sind 911 belehnt worden mit der jetzigen Normandie, oder wenigstens dem Kernbereich daraus. Ja. Und wir wissen von ungefähr 1000, 1020 als spätestens, dass zu diesem Zeitpunkt die normannischen Machthaber ihre Kinder mit vollem Bewusstsein nach Bayeux schicken, um ihnen dort noch altes Germanisch beibringen zu lassen, weil die offenbar schon dermaßen romanisch überschwemmt waren. Mhm. Aber die Frage hängt sich bei uns, ob nicht aus der auch historisch belegten nomadischen Zeit, der normalen nicht schon Romanisierungsprozesse gelaufen sind, die schon halb romanisiert haben, sodass man eben gewissermaßen die Sache schon so 80% geblieben war. Jetzt Frage an die Archäologen. Ist zum Beispiel 443, dieses Datum der Burgunder, nicht antizipierbar mit archäologischen Methoden, insofern, dass etwa in der Mainzer Gegend, wo wir ja sehr eingewandert sind, schon irgendwas zu finden ist? Sicher, das schon zeigt, da ist schon nicht mehr, weiß schon etwas vermischt oder irgendwas. Darf ich Ihnen die Frage konkret beantworten, mit einem Gegenmodell, was hierzu als Antwort passt? Max, wenn es darf. Die Westgoten, nicht? Saßen ja in Aquitanien drei volle Generationen von 418, glaube ich, 418, ja, noch nicht. 18. 418, bis, naja, 480, 90 kommt langsam der Verlagerungsprozess aus bekannten Gründen, 507, spätestens zu Ende. Also drei Generationen westgotische Landnahme in Aquitanien, in einer doch wohl ganz dichten Kulturlandschaft. Dichter geht es wohl nicht, wir wissen das von Strohecker und so weiter. In Spanien kennen wir kein einziges westgotisches Adelsgrab. Wir kennen nur ländliche Nekropolen. Also auch hier ein Beispiel, der Adel um 500, als die Westgoten nach Spanien zogen, ist längst durch die Vorstufe in Aquitanien längst romanisiert. Es gibt kein einziges Adelsgrab, nur ländliche, bäuerliche Gräberfelder. Oder bei den Ostgoten genau das Gleiche. Sie kommt ja auch aus Pannonien, wo noch eine Rest-Romanitas existiert. Dort kennen wir zwar reiche ostgotische Gräber, aber die reichsten kennen wir sicherlich nicht. Wir können die Spitze des Eisberges, wie sagt man auf Italienisch, Spitze des Eisberges, können wir trotzdem fassen. Wir haben beigabenlose ostgotische Hochadelsgräber. Beigabenlose Gräber. Sie fragen mich, warum kann ich beigabenlose Gräber ostgotisch deklarieren? Wenn man sich die Mühe macht, Fiebiger Schmidt und Mommsen, CIL, durchzusehen, finden Sie Grabsteine mit ostgotischen Personennamen. Und da stehen Titulaturen drauf, die Verwandtschaftsbeziehungen und Amtstitel beinhalten, die tatsächlich oben die Verwaltungsspitze des ostgotischen Reiches andeuten. Nicht? Das heißt, auch hier ist der Adel, Beispiel Spanien, auch im Ostgotenreich früher romanisiert, auch bereits durch Pannonien irgendwie schon als Vorstufe zu sehen, der ostgotische Adel bereits bei der Einwanderung so stark romanisiert, dass er beigabenlos bestattet. Wir fassen ihn nur durch die Grabplatten, was ja eine romanische Bestattungssitte ist, mit Grabplatten und der Konsulardatierung. Auf stadtrömischen Friedhöfen reiche Römer senatorischen Standes bestatten, eben in großen Sarkophaggräbern mit den Platten und den Aufschriften der Konsulardatierung. Also auch hier ist bei der Einwanderung der Adel zum Teil bereits so romanisiert, dass wir ihn nur fassen können, beigabenlos wegen der Personennamen. Also diese Prozesse. Wir kennen nur die Inschriften, wir kennen die Gräber oder die Bestatteten aus diesen ostgotischen Gräbern, kennen wir nicht. Aber die verscheinen immer. Die Inschrift? Ja. Ja, aber wir haben kein exaktes Grab. Nein. Wir wissen also insofern nicht, ob die Beigaben los oder mit Beigaben bestattet waren. Das sind, wie die ganze ostgotische Archäologie, von Mommsen und von Fiebiger aufgenommene Befunde des letzten Jahrhunderts natürlich, das ist klar. Aber ich weiß nicht, ob man auch damals, wir haben ja auch 80% der ostgotischen Gräber, die mit Beigaben stammen aus dem letzten Jahrhundert. Also Gold und Silber hebt man auf, glaube ich. Und diese Gräber sind eben Beigaben. Also wir haben nur die Mommsen-Inschriften, aber Unterstellung ist, Gold und Silber hebe ich auf. Wie auch in Ravenna, das berühmte Grab mit der Corazza, das hebt man auf. Nicht? Ja. Ich spiele für diese Argumentation auch keine große Rolle, würde ich sagen. Das reicht ja gerade schon gesagt hier. Das zeigt mir schon, auch wenn Beigaben drin sind, es zeigt trotzdem den hohen Grad der Romanisierung, dass der Germane sich einen Grabstein setzt, mit der, ganz nach der Mode der Romanen, mit der berühmten, nach Regeln, nach Normativen abgelaufenen Grabinschriften der Konsulardatierung. Also das ist Ihre Antwort, nicht bereits bei den Westgoten, Ostgoten, bereits bei der Einwanderung ist ein großer Teil und eben bezeichnenderweise der Adel. Da geht es ja los, es geht ja oben los beim Adel und nicht unten. Setzt die Romanisierung bereits sehr früh ein. hier, wie bei dem Romanentum, muss man sagen, die Archäologie hat Akkulturationsvorgänge bislang noch kaum untersucht. Auch hier stehen wir am Anfang. Auch hier eröffnen sich ganz große Chancen. Aber der Zipfel, der Weg, die Strada ist bekannt, wie es geht. Ich hätte im Zusammenhang mit Aleskap und dem Verschwinden der Burgunder ein paar versichernde Nachfragen. Mir erscheint einiges Isletzschluss zu sein. Die Wahrscheinlichkeit, ein Burgundergrab zu finden, ist zweifellos aufgrund des Faktums schon gering, dass, wie mehrfach betont, nur eine Minorität der Burgunder in diesen Raum eingewandert ist. Die Frage wäre also, ob nicht, ketzerisch gefragt, nur zufällig in der ersten Generation Gräber gefunden worden sind, über die man was sagen kann. Der Burgunder, dass einfach kein Fund aus einer weiteren Generation vorliegt. Bei so geringen Zahlen halte ich das immerhin für denkbar. Das ist also eine Frage der Statistik, die ich direkt an Sie stelle. Halten Sie es, ich will es mal ganz scharf formulieren, halten Sie es für möglich, durch Zufälligkeiten, die nicht erklärt werden können, wir einen Zugriff auf die erste Generation bei den Burgundern haben, gut erkennbar eine Schädeldeformation etwa, dass aber aufgrund eben anderer Zufälligkeiten wir nachfolgende Individuen nicht ausgraben konnten. Ich stelle die Frage jetzt, die können Sie mir dann sicherlich ziemlich präzise beantworten, wie viele schädeldeformierte Menschen haben wir denn gefunden? Also in der Kursordnung. Ja, etwa 10 Fundorte mit vielleicht etwa 20 bis 30 Individuen. Also eine doch sehr geringe Zahl. Ja. Das ist also der Hintergrund meiner Überlegung. Hätten Sie jetzt 5.000, natürlich eine völlig idiotische Zahl, die ich in den Raum setze, hätten Sie 5.000 schädeldeformierte Individuen in einer Generation gefunden, dann würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass in der nächsten Generation welche zu finden wären, ist fast null. Ja. Aber der Ausgangszahl scheint mir von statistischen Überlegungen her immerhin diese Möglichkeit gegeben, damit die Möglichkeit eines Esilentio-Schlusses nicht ganz auszuschließen zu sein. Ich stütze meine Frage, die überhaupt keine Hypothese oder keine Behauptung, die nur ein Fragezeichen setzen will, auf unter anderem auf die Beobachtung, dass es wenige Patriae von germanischen, vorbrechlich angebracht, aber von germanischen Völkern gibt auf dem Boden des Imperium Romanum, die nach diesem germanischen Volk benannt worden sind. Also die Lombardia, also und was weiß ich, La France und dann eben auch die Burgundia. Vielleicht Andalusia, da gibt es ja wohl Streitungen. Also nehmen wir mal an, es geht nur die drei. Jedenfalls wenige, es sind nicht alle, wir sind jetzt viel mehr Stämme, in den Raum des Imperium Romanum eingedrungen sind. Dies scheint mir eine offensichtliche, ja, hartes Wort, Widerspruch, aber zumindest einer Erklärung bedürftig. Warum dieses Faktum ist. Sie haben es recht gesagt, wenn wir von Romanisierung, oder Sie haben es romanisierend gesagt, wenn wir von Romanisierung sprechen, dann sprechen wir von der Romanisierung der Tracht. Wir haben nicht die Institutionen und so weiter, die Herrschaftsstrukturen und so weiter angesprochen. Aber da scheint sich bei mir irgendwie ein Abgrund aufzutun, ein Volk, was vergleichsweise kurz herrscht, sehr kurz herrscht, wie ein großes, starkes, imponierendes Reich gehabt hat, prägt einen Raum. 20 Individuen in einer Generation, die als Burgunder ausweisbar sind. Nochmal die Frage, könnten das nicht Zufälligkeiten des Befundes sein? Ich glaube nicht, dass es eben also ein Zufall wäre, dass das eben nur gerade Objekte aus Schädel aus der frühen Phase wäre. Und es ist eben zu sagen, dass eben die Burgunder ja nicht aus irgendeiner Germania kommen, sondern sie kommen eben schon aus einem vom Mittelrhein, aus einem Gebiet mit einer bereits stark reduzierten Beigabensitte in den Genfer Raum. Also im Grunde genommen sind das eben nur Spurenelemente, wenn wir also diese Schädeldeformationen und diese wenigen Gräber mit germanischen Bügelfibeln da dazu nehmen. Ich bin schon so vorsichtig, dass ich diese Tierfibeln ausgeklammert habe. Das scheint mir schon sehr schwierig zu sein, die überhaupt auch noch sicher German zuweisen zu können. Also es ist eben eine bereits stark reduzierte Beigabensitte. Ist das vielleicht eine ganz winzige, konservative Restgruppe? Und was diese Schädeldeformation angeht, das ist ja sicher richtig in der historischen Deutung, mitten Burgunder werden diese Splitter isoliert eben an diese Paudia getragen. Aber ob das ja dann Burgunder sind, oder Burgunderinnen, die das übernommen haben, ich es muss ja nicht sein, dass hier ein pures Ethnikum, also in seinen Resten am Genfersee kommt, es können auch andere Splitter dabei sein, aber der Grund, dann, wie die an den Genfersee kommen, ist die Verpflanzung der Burgunder. Aber ich wäre da vorsichtig, ich würde das nicht als echt burgundisch bezeichnen, das ist klar. Aber Sie würden doch sagen, also ein viel größeres Maß von Wahrscheinlichkeit spricht dafür, aufgrund des Grabungsbefundes, des Materials, was Sie überschauen, dass hier nicht deswegen, weil zu wenig gegraben worden ist, weil zu wenig Funde auch unterwegs ist, die Wahrscheinlichkeit, dass wir demnächst noch Burgunder mit Schädeldeformationen, die 50 Jahre später liegen, finden, als die Sie gefunden haben, halten Sie für sehr gering. Ja, das glaube ich schon. Ich meine, wir sind froh, wenn dieses Sesnia dann publiziert ist, nächstes Jahr schon wieder ein weiterer Punkt vorhanden. Ich glaube, da müssen wir nicht umdenken. Aber eben, man muss betonen, wie reduziert eben auch schon diese Beigabensitte gewesen ist. Una runa. A un certo punto c'era una pietra d'angelo con un'incisa dalla runa che significa patria o proprietà. Sì, è possibile. Ecco. La domanda è questa. È un fatto isolato, perché mi interessa particolarmente se ci sono dei segni runici nella zona, è un fatto isolato trovare, mi sembra strano un fatto isolato in effetti nel VII secolo, no? Sono le mani del VII secolo, trovare un segno unico di per sé. Ecco, è un fatto isolato oppure ne sono state trovate altre incise su qualche altra pietra? Ich antworte in Deutsch. Okay. Es gibt andere Grabsteine, Platten, auf denen dieses gleiche Motiv, ich sage jetzt einmal neutral Motiv, mehrfach vorkommt, am Mittelrhein, zum Beispiel im Trierer Raum. Und man nimmt das dort als Verzierungselement. Es wäre hier dann einfach hingesetztes Verzierungselement, aber man kann also das, muss es offen lassen, ob es nicht eben ein Runenzeichen ist. Also ich möchte mich da nicht festlegen. Ja, also auf anderen Grabplatten ist dieses gleiche Zeichen, dieses sogenannte Runenzeichen, einfach mehrfach vorhanden als Dekoration, sodass es eben schwierig ist, ob jetzt das Einzelne eine Rune ist oder nicht auch Dekoration. Zur Akkulturationsfrage und zu den Vergleichen, die Herr Biberer gebracht hat, glaube ich, ist es doch notwendig, dass man darauf hinweist, dass der ja bereits lang vorher, bereits im 4. Jahrhundert, sehr massiv einsetzt. Das lässt sich sowohl bei den Westgotenzeichen, etwa durch eine Untersuchung des Sprachschatzes der Wolf in der Bibel, als auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, in einem Beispiel auch bei den Burgunden. Es gibt ja schließlich bei Fibiger Schmidt auch eine Grabplatte des Regales Hariso aus dem 4. Jahrhundert, sodass hier für diese Akkulturationsphase doch auch eine wesentlich längere Zeit, glaube ich, ansetzen müssen als nur die eine Generation. Ja, es gibt schon eine Vorphase, in der der Prozess direkt, also schon wirkt, muss man sagen. Schauen Sie, die Akkulturation geht bereits los, auf Ihre Frage konkret zu antworten. Aber auch das sind Forschungsanfänge. Sie sagen die Goten, die Westgoten an der unteren Donau, Wulfila. Die Akkulturation beginnt praktisch dort, in Gänsefüßen. Akkulturation im weitesten Sinne, als die Westgoten, Teile der Westgoten, Wulfila Stichwort, christianisiert werden. Da beginnt ja bereits die erste wirklich konkret fassbare Akkulturation, weg von dem altradierten Heidnischen. Das können Sie sogar archäologisch in den Gräberfeldern, also Wulfila sozusagen, ich würde das pointiert sagen, können Sie in den Gräberfeldern fassen. Die Gräberfelder dieser Kultur in Rumänien, im Wirkungsgebiet von Wulfila. Aus der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts, spätes 4. Jahrhundert, haben bereits erstmals, immer in den jüngsten Teilen der Gräberfelder, die Rumänen haben große Gräberfelder gegraben. Hier liegen wir, haben wir 20, 30 komplett gegrabene Gräberfelder der Sintane Muresch-Kultur, dieser gotischen Kultur. Die jüngste Phase, immer die jüngste Phase, hat plötzlich West-Ost-Gräber. Die Gräber, die älteren Gräber, alle wie im 3. Jahrhundert, im 2. Jahrhundert, die Goten von der unteren Weichsel, alle Nord-Süd, wie alle germanischen Gräber. Erstmals der jüngste Bereich West-Ost. Also im Grunde geht es ja da schon, wenn Sie so wollen, los. Aber das nutze ich auch fragen. Natürlich, das ist ein Prozess, wir haben das hier sehr klischeehaft dargestellt, der in verschiedenen Etappen und in verschiedenen Wertigkeiten, jetzt haben wir das Christentum hineingebracht, vorhin die Tracht, also auch das Christentum können wir archäologisch irgendwie in seiner Veränderungsphase fassen, nicht? Im 4. Jahrhundert, 3. Jahrhundert, 2. Jahrhundert ist die Speisebeigabe eine typisch heidnische Beigabe bei den Goten. Die Gräberfelder haben Trinkgeschirr, Speisegeschirr. Im 5. Jahrhundert, also diese West-Ost-Gräber in Rumänien, haben fast keine Speisebeigabe heidnisch, fast keine Trankbeigabe heidnisch, sondern nur noch Trachtzubehör. Und im 5. Jahrhundert fällt das Speisegeschirr und Trankgeschirr schon ganz weg als heidnische Beigabe. Also Sie sehen, die Etappen sind fassbar. Und damit geht es ja schon los. Mit der Akkulturation. Aber ich wollte eine Frage an die Historiker stellen. Wir reden jetzt von den archäologischen Erscheinungsformen des Akkulturationsvorganges und sagen bei den Burgundern sehr schnell, offenbar in der Sapaulia, bei den Langobarden nach der ersten Generation, bei den Westgoten in Spanien, der Adel, schon romanisiert bei der Einwanderung. Wie ist es denn aus der Sicht des Historikers, wie schnell geht bei den Langobarden aus Ihrer Sicht in der Sprache, im Recht, in anderen Dingen, wie ist denn Ihre Sicht? Professor Pirbaro, che in un certo senso preceduto, volevo fare un'osservazione, diciamo, da storico su questa discussione archeologica, da storico che peraltro non ha potuto, come avrete visto, sentire tutta la dotta comunicazione del professor Martin, perché ho accompagnato l'amico Moggio alla stazione. Quindi mi rifaccio più che altro a quanto è venuto, direi, emergendo nel corso di questa discussione. Sì. Perdonatemi se poi non ho molte relazioni con la parte che per me è caduta. Avete parlato molto di romanizzazione. Ebbene, che ci sia stata indubitabile sulle fasi della romanizzazione in periodi, però direi che da storico, e poi io che in fondo la cosa è documentata, non credo che ci sia mai una cultura che c'era l'altra senza qualcosa ricevere. Non so se sono stato chiaro, è un po' come un maestro, certo il maestro insegna i discepoli, ma è un pessimo maestro quindi che non impari niente dai suoi discepoli. C'è un corso, un flusso preponderante da una parte, ma c'è certo un flusso di ritorno anche dall'altra. È chiaro, i germani si vengono romanizzando, e in una, due, tre generazioni vedremo di nuovo il luogo e direi potremmo dire perché in un luogo, perché in una società, in un ambiente una generazione, in un altro ambiente 3-4 generazioni, non dipende solo dal numero, sarebbe troppo semplice fosse così, cioè dal rapporto numerico, e certo i germani si vengono romanizzando, ma non dimentichiamoci mai che una parte almeno dei romani si viene invece germanizzando ed in più o meno libenter, cioè più o meno coattivamente, ma una parte si viene germanizzando. Dai costumi esteriori, prendiamo degli esempi lontani nel tempo, ma abbastanza significativi. Ricorderete tutti che i re dei Vandali pretendevano che esigevano che i loro funzionari civili, tutti estratti dall'amministrazione romana dell'Africa, appunto pre-vandalica, comparissero al loro cospetto vestiti e acconciati, quindi barba e capelli alla germana. Non era soltanto, direi, un fatto di tracotanza barbarica, ma aveva un preciso significato. Cambiamo luogo e cambiamo secolo. Secolo VIII exeunte, regno longobardo, sta crollando sotto i colpi franchi, i longobardi che corrono a Roma e che implorano di essere appunto accolti nella comunità, diciamo, bizantina, romano-bizantina, e che vengono more romanorum tonsi e tonsurati sunt, cioè, e si vestono e tagliano la barba e i capelli, E badante, direi che questo fatto del tagliarsi la barba e i capelli, ovvero sia di lasciarsela crescere, è legata e ben noto a direi convinzioni magiche che affondano le loro radici nel più remoto passato germanico, ma assume un significato politico. Cioè il germano che si romanizza, si taglia la barba, e direi che il romano, soprattutto l'aristocratico romano, e questo mi pare sia vero, nelle Gallie e nella penisola iberica, regno visigotico gallico, cioè prima del 507, regno visigotico nella Spagna, soprattutto dopo il 507, quando il centro di gravità del regno visigotico si sposta appunto nella penisola iberica e quindi in Toledo, ebbene l'aristocrazia collabora, entra addirittura nella sequela regia. E quelle che certamente quei gallo-romani, quei libero-romani che sono entrati nella sequela regia si sono non soltanto abbigliati alla germana, non si saranno soltanto fatto crescere la barba, ma si sono in un certo senso avvicinati in tutto e per tutto ai germani. Non cos'altro che, questo non vale per il regno longobardo del quale ora poi diremo, non soltanto che hanno avuto compiti militari, io non so immaginare, specie nei secoli dell'alto medioevo, un comandante che giri disarmato, perché doveva condurre, essere il primo in battaglia e quindi andava armato. A questo punto, adesso ripasso la cosa agli archeologi, sapete, attesa la labilità estrema delle nostre analisi antropologiche, scusatemi, atteso che in fondo, sì, nel regno visigotico furono proibiti, ma lo sapete benissimo che le leggi sono troppo spesso violate, che i matrimoni misti c'erano e come, e che quindi come si fa a dire questo è un puro goto, questo è un puro longobardo, ma esistono solo sulla carta a mio vedere i puri goti, i puri longobardi, perché erano figli di romane, di burgunde, di bariubare, di mongole, chi più ne ha più ne metta, non si può assolutamente fare una questione, questo è il puro longobardo, questo è il puro visigoto. Giusto, sappiamo. La realtà fu molto diversa. Molto variegata. Giusto. Ecco. E veniamo diciamo, al periodo entro il quale può avvenire una sorta di scambio più rapido o meno rapido. Non dipende, dicevo, da un fatto numerico, dipende da una disposizione sociale, al fatto per esempio che, come dicevo l'altro giorno, i Burgundi inizialmente sono stati accettati come il meno peggio, in fondo l'aristocrazia gallo-romana, quella della toga che dalla Sabaudia era ancora rimasta, si è vista in fondo sì prendere i famosi due terzi delle terre, però erano rimasti in pochi e quindi due terzi delle terre li hanno subiti, cioè la confisca delle due terzi delle terre l'hanno subita abbastanza bene, ma ha visto altresì vivere la legge romana, sia pure la lex romana Burgundiorum, tutto che però viene più tardi, non è del primo momento come tutti sanno, è di un secondo momento. E allora direi lì è più facile, in un ambiente di conciliazione se non intervengono fattori esterni, ma la conquista franca, o meglio la distruzione franca del regno burgundo, che non comportò come è noto lo sterminio dei burgundi, ma piuttosto l'acquisizione dei burgundi alla politica merovingia, non ha in fondo, mi sembra, sostanzialmente cambiato quell'ambiente, che rimane in un certo senso un ambiente fortunato. Passiamo ai longobardi in Italia. Anche qui direi non bisogna fare, a mio vedere, delle generalizzazioni. Longobardi in Italia cosa vuol dire? Longobardi nella pianura padana? Longobardi tra le montagne, nelle valli alpine? Longobardi in Tuscia? Longobardi in Umbria, Benevento? Non credo di poter dare una risposta unitaria, non dico univoca, unitaria a queste domande. Prenderò il caso beneventano. Se è vero, e io credo, come diceva il professor Iannu, che l'ho anche scritto, che sia vero, perché mi pare che non possa un falsario del secolo X essersi inventato un particolare che è noto a noi moderni, ma non poteva essere noto a lui nel secolo X, se è vero che il nucleo originario dei Longobardi di Benevento è costituito da Longobardi che si erano affiancati agli Alamanni di Fucellino, a questo punto ci spieghiamo due cose. La prima è come mai i Longobardi di Benevento siano così tradizionalisti, pure penetrati profondamente in un territorio romano, pur essendo una minoranza infima. Sono tradizionalisti perché non hanno condiviso la fase pannonica, o l'hanno condivisa in misura molto minore, sono venuti via dalla Pannonia, hanno risalito, congiunti con gli Alamanni, poi giù che sono finiti malamente o bene, questo a seconda dal mio punto di vista lo si consideri nel Ducato di Benevento. tanto che ancora in pieno secolo VII venerano la vipera. Sia contemporaneamente a Wodan, cioè, questo ce lo dice la Vita Sancti Barbati, io sono sempre molto esitante sulle fonti agiografiche, come sapete, per la storia amministrativa non vanno bene. Per questi particolari, sempre perché sarebbe un po' difficile che si inventassero un paganesimo che effettivamente ha relazione con le origini germaniche, cioè se l'anonimo autore della Vita Sancti Barbati avesse voluto mentire, non credo che sarebbe riuscito a scegliere fra tanti animali da venerare, fra tanti animali considerati infusi dalla tradizione semitica ereditata dal cristianesimo, che scegliesse proprio un animale che in fondo è estraneo alla tradizione semitica, la vipera, ma la vipera lo sappiamo bene, è venerata negli antichi culti germanici. Quindi l'albero devoto non è l'albero delle devozioni, è chiaramente l'albero di Wodan, e Wodan che è notoriamente il dio della sequela. Ora, se i longobardi di Benevento sono dei più tradizionalisti, è per mio modo di vedere per due fatti, che si sono combinati. Non avere condiviso appieno il periodo pannonico, il momento della promozione, gran parte della promozione civile dei longobardi. E quelli sono partiti prima, si sono poi trovati veramente pressoché sommersi in una minoranza, tra una maggioranza non sappiamo quanto benevola. A questo punto, come avviene direi in qualunque caso di una cultura di minoranza isolata e pressoché prossima ad essere sopraffatta, c'è cioè la tendenza direi al culto, all'irrobustimento dei costumi aviti e al tentativo della ripulsa, del rigetto dei costumi della maggioranza. Quindi lì l'assimilazione nell'uno come nell'altro senso è avvenuta, certo, ma con una lentezza maggiore, perché gli uni come gli altri stavano direi su una posizione guardinga, i longobardi di Benevento, appunto perché sapevano che altrimenti avrebbero perso direi la loro connotazione di longobardi, e quindi la culturazione romanizzante o la romanizzazione è stata volontariamente ritardata. I duchi stessi, io penso che i duchi longobardi del secolo VII non credessero più, sono piuttosto scanzonato direi e cinico sulla fede dei principi, che i duchi longobardi, ma non solo i longobardi, anche quelli franchi, anche quelli visigoti, che i duchi longobardi del secolo VII non so se credessero a Cristo o a Mammona o a nessuno dei due, cioè la vipera mi pare un espediente politico. Guarda, i tre culti convivono, la vipera, il culto vanico remotissimo, il culto asio di Wodan, l'albero di Wodan, la stessa cerimonia che i guerrieri longobardi fanno cavalcando, volgendo il dorso alla testa del cavallo e cercando di colpire una correggia che pende dalla quercia. La quercia, ricorderete anche di Minsul, è l'albero vero sacro alla tradizione germanica. E finalmente il cristianesimo, il duca di Benevento che direi di giorno in pubblico fa il cristiano, ma appena si richiude nel suo palazzo si mette a venerare la vipera. Lo fa non perché abbia timore della vipera, ma direi per dare una soddisfazione al tradizionalismo di quella parte del suo popolo che era rimasta attaccata al culto della vipera, non tanto perché il culto della vipera poteva significare qualche cosa, ma perché a quel punto si negava tutto quel bagaglio di tradizioni che ci riporta a quel mondo della Simpe, che del resto era stato in conflitto col mondo della sequela, cioè della Gefolgschaft. Ecco quindi un esempio di longobardi isolati dove la culturazione, la romanizzazione è ritardata, e potremmo prendere altri casi, il caso invece del Trentino, longobardi in conflitto con i franchi di fronte ai bizantini, e anche qui è un'altra di quelle situazioni direi di armi al piede, e invece poi prendiamo le terre centrali della Longobardia, quella che sarà appunto la Lombardia, e allora lì non ci dobbiamo sorprendere di trovare piuttosto presto una romanizzazione, ma direi non dimentichiamo mai la cosa, la germanizzazione. La cosa in un certo senso paradossale è che gli storici di lingua italiana, che in un certo senso hanno una matrice romantica, come tutti sanno, la storiografia italiana è rimasta profondamente influenzata dalla suggestione romantica, dalla suggestione risorgimentale, hanno dimenticato, hanno trascurato una cosa mentre andavano cercando le testucche della romanizzazione dei germani, di tenere conto di un elemento importantissimo a mio vedere. La germanizzazione dei romani italici, c'è stata anche quella. E per quel che si può intuire, perché come sapete lo stato della documentazione è quanto mai frammentario, per non dire che è allo stato pressoché infinitesimale, per quel poco che si può qua e là intuire, questa germanizzazione è inizialmente un fatto di ceto di ceti elevati. E anche qui si comprende la ragione. I ceti elevati, proprio perché elevati ed abbienti, sono quelli che meno temono la concorrenza sociale degli altri. Cioè, a un certo punto, vi dicevo l'altro ieri, ci sono longobardi ricchi e longobardi poveri già nel 590, ad un certo punto i longobardi poveri hanno ancora un elemento che li può difendere dai romani poveri: essere, appartenere al popolo dominatore. I longobardi ricchi non hanno bisogno di queste difese, perché tanto appartengono ai dominatori ad ogni modo. Quindi il limite discretivo si viene spostando, il longobardo povero ha appunto il problema della concorrenza dell'italico intraprendente, tanto più che le questioni, che la differenza di diritto si viene stemperando. Del resto è un po' come mi pare, mutatis mutandis, quello che è successo di fronte all'integrazione della minoranza negra negli Stati Uniti d'America. Chi ha avuto veramente problemi per l'integrazione dei negri? Non i ricchi, non il ceto dirigente del New England, che tanto non li aveva in casa, questa è già la prima cosa, e poi appunto aveva altre armi sociali con le quali difendersi. Ne hanno avuto paura, ne hanno timore gli appartenenti a quella che in America, ma che in Inghilterra si chiama middle class, cioè quelli che possono in qualche modo vedere messa in pericolo la loro esistenza sociale, e non vogliono le stesse abitazioni, hanno bisogno di quartieri in un certo senso isolati. Io penso che una cosa di questo genere debba essere accaduta anche per i longobardi. Quindi quando voi anche oggi trovate, magari, questo è il caso per il quale ho fatto allusione chiudendo l'altro ieri, a Fornovo, tu te ne ricorderai, ne parlò la Calvani, e sono state trovate dei capelli biondi in sepolcri decisamente romani, frammenti di capelli, il terreno ha consentito sepolcri che sono stati datati. E qui rimando la responsabilità agli archeologi, io non vi voglio davvero avventurare in questo terreno, che sono stati datati nel VII secolo. Ora, il tipo somatico mediterraneo, questo che esista un tipo somatico mediterraneo ancora abbastanza integro nel secolo VII, dovrebbe far pensare piuttosto, non dico a statura piccola, si è già detto stamani che sono cose che non stanno né in cielo né in terra, ma perlomeno il colore dei capelli in un certo senso è abbastanza indicativo. Quindi anche in tombe che paiono povere, c'è già secolo VII, c'è già stato un inizio di commistione. Questo inizio di commistione è inevitabilmente anche un inizio di germanizzazione, perché ancora oggi se due individui, un tedesco e un italiano, o viceversa, si sposano, e io non credo che a l'uno dei due rimanga totalmente ignota, non posato la lingua dell'altro. I figli sono bilingui, beh sì, è evidente, è vero, i figli in genere vengono bilingui, ma questo ci succede, perché non deve essere successo per i longobardi e le romane? Tanto più che i longobardi erano senz'altro minoranza, una cultura inferiore, il fatto stesso che così rapidamente è sparita la lingua longobarda, che già nel secolo VIII non la parlavano più, nel giro di un secolo e un quarto è sparita la lingua longobarda. Questo vuol dire che, ed è sparita, però è sparita, certo, ma lasciando notizie, lo sanno tutti, lasciando prestiti enormi all'italiano, a cominciare da Schiena, Sperone, eccetera, sono parole che noi abbiamo. Abbiamo anche delle parole gotiche, ma abbiamo tantissime parole longobarde, cioè non c'è stata una sopraffazione totale, un po' direi come è avvenuto per il bulgaro, che è divenuto una lingua slava, e che slava non era, dove veramente lì, e anche lì siamo alla cima dell'iceberg, pochissime parole ci dicono che sembrano quasi prestiti, invece sono i relitti del passato. Noi abbiamo un patrimonio non soltanto toponomastico, ma soprattutto nei dialetti dell'Italia centrale, quando anche il mondo contadino è pieno di parole longobarde. Cosa ne volete concludere? Che non c'è stata una germanizzazione poi che via via dalle classi alte non ha dilagato, e piuttosto presto, perché possiamo datare questi prestiti in base alla Lautverschiebung e ad altre cose, che piuttosto presto. Io penso che c'è stata germanizzazione, ma che ci sia romanizzazione, ma c'è stata anche tanta germanizzazione della quale troppo spesso noi storici per primi, e qui abbiamo il nostro torto, ci dimentichiamo. Vielen Dank, Herr Conti. Sie haben sicher recht, wenn wir auch mit der Germanisierung von romanischen Bevölkerungsteilen rechnen müssen, ganz sicher. Nur archäologisch tun wir uns hier sehr schwer, darüber wissen wir. Aber Sie haben sicher recht, und Sie haben auch sicher recht, dass man hier nicht generalisieren darf. Man muss alles regional betrachten, ganz klar. Aber ich darf vielleicht noch auf einen Aspekt hinweisen, der eben auch für die Kontinuität des Romanentums spricht. Und es war nicht nur im Sinne einer Kontinuität, sondern die doch sehr starke, ungebrochene Kraft, wie wir sagen würden, zivilisatorische Kraft der romanischen Oberschicht spricht. Diese Gräber, die ich vorhin erwähnte, die beigabenlosen ostgotischen Gräber mit den ostgotischen Personennamen. Wenn man die kartiert, die liegen alle bei Rom, bei Ravenna, bei Verona, bei Mailand. Also in und bei den großen Städten. Nicht auf dem Lande. Ja, nicht? Dort ist natürlich die geballte Kraft, auch die zivilisatorische Kraft des Romanentums. Nicht? Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Nicht? Senza dubbio, ma poi c'è anche, non vorrei dilungarmi troppo, c'è anche il problema, direi, non dobbiamo mai dimenticare della diversità di condizioni, allora più forte che adesso la città è contato. È evidente che in città, quando noi abbiamo il famoso Stabilis, Lex Vivens Gotorum, sì, fine del secolo VIII, ma che si proclama anche Civis, che sta a Sabionara, ma che Civis Prizie, quando noi abbiamo numerose prove che i Germani sono entrati tra i Civis, è evidente che l'ingresso tra i Civis non ha soltanto un significato così, una lustra formale, qualcosa ha comportato, e quindi nella città la germanizzazione, l'accostamento è stato molto più rapido. Del resto, prima questo concludo veramente, se voi prendete la donazione per Gaeletings e la donazione secondo i costumi teodosiani rimasti, qui gli storici del diritto, ma se ne sono andati, forse mi linciano perché sono convinti che l'Italia sia un paese di diritto giustinianeo. Non è vero, l'Italia non è diventata se non a Ravenna e nei territori immediatamente circostanti una terra di diritto giustinianeo. L'Italia è rimasta una terra di diritto teodosiano consuetudinario. Quando noi troviamo la donazione fatta secondo le formule del diritto teodosiano a Lucca da un individuo che si chiama Ursus, qualcuno direbbe un germano, ma nel secolo VIII non possiamo più dire sia Lucca, Ursus, sia germano o no, anzi io penso che non lo sia perché fa una donazione di tipo romano e per contro trova Siena uno con un nome romano, ma che invece deve essere un longobardo perché fa una donazione a Pergamo. Allora a queste due cerimonie, che hanno senz'altro un'origine diversa, devono essersi di fatto fuse, perché la donazione fatta di fronte al consesso dei consorti, chiamateli, dei concittadini, vuoi che avesse origine germanica, che fosse la continuazione del Gaeletings, o fosse la continuazione delle vecchie usanze curiali, quando i germani sono entrati tra i Civis, evidentemente è fatta davanti agli stessi individui, i quali forse non hanno più coscienza se fanno un Gaeletings o fanno un Conventus Civium. Ormai Gaeletings e Conventus Civium stanno diventando di fatto, non di diritto, di fatto la stessa cosa. E quindi c'è una, direi, più che una fusione, un'intersecazione di costumi che da un punto di vista sistematico noi potremo anche cercare di sceverare e dire questo è germanico, questo è romano, ma che nella realtà quotidiana diventa inscevabile. Herr Conti, darf ich von meiner Seite aus mit einem Satz schließen, der beide Disziplinen, die historische und die archäologische, in dieser Akkulturationsdiskussion vereint. Sie kennen den Brief von Theoderich, den Cassiodor überliefert an den Saio Duda. Ja. In diesem Brief schreibt, das ist ein langer Brief, schreibt Theoderich, also Cassiodor schreibt an den Saio Duda, also Saio, ein Verwaltungsbeamter der Ostgoten in den Provinzen, schreibt, lieber du Saio Duda, achte darauf, dass deine Ostgoten, die dort wohnen, ohne Beigaben bestatten, nach dem Vorbild der romanischen Bevölkerung. Und jetzt kommt die tolle Begründung aus dem Munde eines germanischen Königs, der ja aus Pannonien, aus der unteren Donau kommt, weil die Beigaben, Fibeln, Silberfibeln, Schnallen und so weiter, ja in futuram, für das Weiterleben nach dem Tode, zu nichts Nütze sind. aus dem Munde eines ostgotischen Königs, der ja eine alt verankerte Beigabensitte, eine Tradition damit durchbricht. Und als Vorbild die Bestattungsweise der Romanen vorgibt. Das ist doch ganz wichtig, ein schriftlicher Beleg und der archäologische Beleg. Und das sagt hier Oderich. Sì, è vero. Però, siccome si è sempre detto che il mondo teodericiano è ancora la continuazione del passato, invece poi con i Longobardi ci sarebbe una specie di rivoluzione, ecco, per, certo è importante, mi trovo pienamente concorde, ma cercavo di non entrare nel campo, diciamo, ostrogotico, perché si potrebbe dire che il mondo ostrogotico è una specie di ibernazione, di conservazione dell'ultima romanità, mentre invece dopo il 569 c'è la famosa catastrofe alla quale io peraltro non credo. Herr Bierbauer, Sie haben natürlich völlig recht, wenn Sie auf diesen Brief hinweisen, aber ich habe eine kleine Einschränkung, sollte man gerade zur Person Theodorichs doch machen. Das ist doch nicht irgendein ostgotischer König, der von Jesus des Dorn kommt, sondern das ist ein Mann, der in Konstantinopel erzogen wurde, der den Cursus Honorum durchgelaufen hat, bis zum Konsulat und bis zum Magister, in der Magisterium Militum Presentaris. Und das ist natürlich eine ganz andere Ausgangsvoraussetzung. Das ändert nichts daran, dass seine Ostgoten nicht in Konstantinopel waren und seine Ostgoten eben aus Pannonien eingewandert sind und seine Ostgoten von all das her seit dem ersten Jahrhundert dieser heidnischen, für sie ja traditionell verankerten, wichtigen Beigaben zu behaftet sind. Für die Oderich fällt dieser Brief, diese Anordnung leichter aus der Sicht seiner Jahre in Konstantinopel. Aber seine Ostgoten waren nicht in Konstantinopel. Ja, seine Ostgoten waren aber auch in Pannonien seit 380 in einer römischen Umgebung und deshalb die ganze Zeit nicht in Pannonien, sondern gerade in den letzten 20 Jahren vor dem Zug nach Konstantinopel war ziemlich unterwegs in den illyrischen Provinzen. Also ganz. Aber immer mit dabei kamen sie denn? Ja, sicher. Immer mit dabei kamen sie. Da haben sie natürlich völlig recht. Nicht? Also ich gewandte mir, das ist die Straße. Eben. Der Brief, in dem Brief von Theoderich steht ja drin, in dem Brief von Theoderich steht drin, Iussione Decernimus, also er befiehlt. Und er befiehlt ja nur etwas, wenn es nötig ist. Das heißt, die Ostgoten verhaften in Italien noch an dieser althergebrachten Sitte. Sonst bräuchte er diesen Befehl nicht zu erlassen. Ich glaube, ich will mich ganz kurz fassen. Stimmen viele nicht mit Herrn Conti überein, das ist aber nicht so sehr interessant für Sie, ob ich mit ihm übereinstimme. Ich möchte eins betonen, ich halte für außerordentlich wichtig, was über Benevent gesagt hat. Die mit Abstand eleganteste Hypothese über das Benevental-Problem, also auch für die Archäologen in Zukunft zu berücksichtigen, die bisher entwickelt worden ist. Ich halte weiterhin wichtig, ich versuche die Punkte nur herauszuarbeiten, zunächst als Folie, mit denen ich übereinstimme, dass er die Vielgestaltigkeit der Romanisierungs- bzw. Germanisierungsprozesse angesprochen hat und dass er die Gegenwirkung, das heißt die sich ergänzenden Wirkung dieser beiden Prozesse angesprochen hat. Und jetzt direkt wieder zum Thema, das heißt zum Thema Archäologie. Mir scheinen die Archäologen in Gefahr zu stehen. Das ist ganz vorsichtig. Wir scheinen doch Archäologen in Gefahr zu stehen. Wie immer. Wenn Sie sich freuen, dass alles in den Bestattungssitten auf romanische Vorbilder langsam zuläuft, das heißt, wir können keine Germanen mehr. Vieles, nicht alles. Vieles. Und zuletzt vielleicht sogar mal, gut, mich nicht, also ich besser dem Sachtransport zu lassen. Vieles dazu läuft, die sich immer mehr annähern, das werden Sie wahrscheinlich unterstreichen können. Dass Sie dann diesen Akkulturationsprozess, der sich ja zweifellos in einem materiellen Substrat hier niederschlägt, geneigt sind, eben auf diesen Bereich allzu sehr beschränkt zu sehen. Der Rex Langobardorum heißt Albuin und der Rex Langobardorum heißt immer noch Desiderius. Es gibt also etwa einen ganz wichtigen Bereich, der Selbstkennzeichnung, ich lasse die Parenthese hier aus davon von Aristoteles. Also in einem ganz wichtigen Bereich, der Selbstzuordnung des Rex zu seinem Volk, des Rex Gentis Langobardorum, konstant die Erstaunlichsten. Die mögen allerdings Romanen gewesen sein, von der Sprache her, von der Tracht her und so weiter. Und dann eine kleine Einschränkung und eine Frage an die Archäologen. Paustianus beschreibt ja in einem berühmten Passus die Kleidung der Langobarden, die er im Palast, die Theodor Linder gesehen habe. Die waren Monster. Die waren Malereien. Ja, jetzt können wir wieder anfangen. Dieses Kopf so werde ich bestimmt nicht zum zweiten Mal aufnehmen. Haben es mit Idioten bei Paulus Diakonus zu tun oder ist das ernst zu nehmen, was er da sagt? Die alte Leute hätten gesehen. Also etwas. Die langobardische Tracht, die er beschreibt, ist mit Sicherheit die, die ihm erzählt worden ist. Richtig. Die weißen Bartenwind zum Beispiel. Warum aber dann dieses Hilfsargument, das habe man gesehen im Palast der Theodor Linder? Das ist doch eine Realität gewesen zu irgendeiner Zeit. Glauben wir. Das können Sie wahrscheinlich besser nachweisen als ich. Aber bitte, dann ist die Zeit nicht eine Generation, sondern zweieinhalb Generationen. Die Ausnahmen bestätigen die Regel. Wenn man Menzfluss gelesen hat, was wir ja alle getan haben sollten, wenn man Menzfluss gelesen hat, dann sollte man doch wissen, dass Bart, Tracht und so weiter keine Modeerscheinungen, wie sie heute sind, enge Hosen, weite Hosen, sondern Formen ethnischer Zuordnung, Selbstzuordnung und Fremdzuordnung, welche Perspektive man hat. Sie haben sehr deutliche Beispiele, die man auch beliebig vermehren könnte, angesprochen, dass das noch bis zum 8. Jahrhundert gilt. Mir scheinen hier die Prozesse anders zu laufen. Nicht prinzipiell anders, aber mit zeitlichen Verschiebungen. Ich glaube nicht an die erste Generation. Mit anderen Worten, es mag, Sie haben ja selbst gewisse Einschränkungen mit der ersten Generation gemacht, es mag Gegenden gegeben haben, wo die Tracht bereits nach einer Generation sich an die romanische Umwelt angepasst hat. Eine letzte Frage, wieder eine statistische. Sie kommen zu dem Ergebnis von Ihrer Sicht der materiellen Substrate von Akkulturation, dass diese offenbar in manchen Völkern, ich glaube, das ist vielleicht die vorsichtige Ausdrucksweise, dass diese bei manchen Völkern sich im Adel schneller vollzogen haben als in den Unterschichten. Wieder eine statistische Frage. Mit demselben Hintergrund, den ich eben gestellt habe, wie viele Nicht-Adelsgräber haben Sie im konkreten Fall zur Verfügung, um einen Einblick in die damaligen Verhältnisse zu haben? Wie viele Adelsgräber haben Sie zur Verfügung? Könnte es nicht sein, dass durch Nicht-Entdecken einer Schicht, die ja in eine unglaubliche kleine Minorität innerhalb eines Volkes ist, das ist ja nicht jeder fünfte Adlige, sondern vielleicht jeder, weiß nicht, jede Zahl ist dumm, die ich jetzt sage, aber jetzt stimmt nicht jeder fünfte. Also könnte es sein, dass aufgrund des schmalen Vergleichsmaterials, wir haben nur so wenige Adelsgräber, die wir da datieren können, wieder derselbe Fehlschluss gemacht wurde, nicht vorhin, auf die Burgunderanwandlung, der mir überzeugend widerlegt worden ist. Wir sind ja, Janot, wenn man mit kleinen Zahlen operiert, ist die Gefahr des Irrtums immer groß. Wie viele Adelsgräber gibt es? Bleiben wir in Spanien. In Spanien gibt es ungefähr 5.000 bis 6.000 westgotische ländliche Gräber in Gräberfeldern. Nicht ein einziges Adelsgrab, aber diese Brüder des westgotischen Adels, wie in Italien bei den Ostgoten, sind die Inschriften alle beiden Städten, Toledo, Sevilla und so weiter. Also in Bezug auf die Goten glaube ich in alles. Da wissen wir ja auch, dass es Versuche gegeben hat, mit gotischer Hilfe das Imperium wieder zu errichten. Ja. Für Italien kann ich Sie nicht beantworten, weil wir über den langobardischen Adel keine qualifizierten Untersuchungen angestellt haben. Es müsste in Italien erst einmal herausgearbeitet werden, was ist archäologisch in Italien ein Adelsgrab. Gut, da würden Sie mir also zustimmen, dass Sie da noch keine Aussage machen können, vor den Langobarden. Nein. Wie geht das bei anderen Völkern? Ich komme jetzt zum Ende. Burgunder. Ich habe da in meinem Artikel auch zwei Verbreitungskarten drin. Die eine habe ich gezeigt, Schädeldeformation und Bügelfibeln. Es ist aber noch eine andere Karte drin mit Grabsteinen mit germanischen Namen. Da ich nicht im Einzelnen weiß, ob das jeder Name bundisch ist oder nicht. Aber es dürfte auch zeitlich sind ja zu datieren, da hineinfallen, die ins 5. und 6. Jahrhundert gehören. Die liegen in einer südlicheren Zone, wo wir keine Gräber haben, mit noch diesen burgundischen Bügeln. Ist also Italien und Spanien und bei Städten eben gleiche Erscheinung. Wir könnten also eigentlich dann sagen, in dieser Zone, wo die Grabsteine sind, wären ja eigentlich auch noch Gräber mit Bügelfibeln zu erwarten. Richtig. Aber die sind offenbar so weit südlich geraten, dass es dann noch schneller ging und die Fibeln sind nicht drin. Aber wie gesagt, es sind auch wieder nur vielleicht 12 Inschriften, aber Nein, aber es, die Tendenz ist auch gleich. Also Sie würden in der Vergleichungslage ja sagen, da glaube ich, sind wir zwei Minuten einig, über die Langobarden können Sie in dieser Beziehung noch nicht sagen. Gut. Nein, wir können ja ansetzen mit gewissen Punkten, aber wir sind noch nicht so weit, um sagen zu können. Das ist nicht ausschauen. Herr Conti, Sie sparen von Vandalen. Eine Bemerkung. Vandalen Afrika. In ganz Nordafrika gibt es drei sichere vandalische Gräber. Ja, genau. Ja, eben. Sisi, Mann. Io ho detto che prescindevo dall'altro archeologico, ma sottoponevo agli archeologi il problema, perché stando alle fonti letterarie sarebbe, può darsi che niente sia vero materialmente, che fosse, non so, cosa vi posso dire, come la toga che ancora oggi i magistrati indossano e gli avvocati al momento di entrare nell'aula giudiziaria. Non voglio dire che come i re non andavano al cielo tutto il giorno con la corona in testa, posto che portassero la corona, sia ben chiaro, nelle cerimonie non la portavano quotidianamente. Quindi, lo so, che poi il problema però è vostro, semmai trovare eventuali conferme o smentite di questo, anche germanizzazione nei costumi, in quanto poi a quello che dice Paolo Diacono, se mi è consentito, io... Non dubito che Paolo Diacono abbia visto queste rappresentazioni, che non so veramente come fossero fatte, se Paolo Diacono le ha poi veramente capite per quello che fossero, cioè se la rappresentazione era in sé per sé intellegibile, perché attesa alla perizia pittorica di quei tempi, tutti lo sappiamo, può darsi che Paolo Diacono sia caduto in equivoci, ricorderete del resto le lunghe polemiche sull'abbigliamento degli affreschi di Castelserbio, sull'Horus, alto, basso, stretto. Sì, ma das, was Paulus Diakonos über diese Tracht sagt, lässt sich ja mindestens in Verbindung bringen mit der Agilophobatik. Ja, richtig. Also, die Tracht ist also durchaus, ich meine, soweit man wiederum die Agilophobatik so exakt lesen kann, nicht, aber mindestens ist kein, besteht kein einziger Widerspruch zwischen dem, was Diakonos dort berichtet und sehen, was an der kündigten Tracht auf der Agilophobatik dargestellt wird. Und jetzt möchte ich in diesem Fall noch auf einen Punkt hinweisen, der hier etwas untergegangen ist, weil Bernadette selbst nicht da war, aber auch aus der späten Zeit nicht gezeigt hat. Es ist auffallend, dass die Königsdarstellung, jetzt fangen wir mal mit der Agilophobatik an, weil das eine gute Ausgangsbasis ist, und dann weiter über meine Ringe. Also die Ringe liegen ja schon etwas später als die Agilophobatik. Dann haben wir gesehen, am Ende vom 7., gegen Ende des 7. Jahrhunderts, auf die Ravenata-Prägungen, haben wir wieder den König mit dem Bart und den langen Haaren. Und das Ganze taucht dann später noch im 9. Jahrhundert wieder ganz plötzlich auf den Benediktiner Münzen wieder die gleiche Tracht auf. Und ich glaube, da steckt auch eine ungeheure Tradition dahinter, und es ist gewollt. Unbestritten. Ich sprach ironisch bei den Ausführungen, als ich von Akkulturation sprach, von der Tracht, was wir in den Gräbern fassen können, mit Teilen des Trachtzubehörs, die Bärte, haben Sie leider nicht. Aber auch hier wird die Wertigkeit deutlich, die Bildzeugnisse haben wir, vielleicht ist das konservativer als die Tracht. Bitte, das sind die berühmten Wertigkeiten, die wir hier ja immer wieder im Generellen, wir neigen ja alle immer zu dem Generalisieren. An den Bärten und an den Trachten wird schon deutlich, wie gefährlich es ist, zu generalisieren und dass die Mikroregion immer wegzulassen, die Makroregion ganz klar. Das wird hier deutlich. Die Lupe, die Brille, das Kleine, das ist das. Der Teufel steckt im Detail. Was ich sagen wollte, war eigentlich, ich finde es nicht recht, dass jetzt also dadurch, dass man alle möglichen Aspekte anführt, eine Untersuchung wie die über Castel Trosino, diese archäologische Untersuchung, die ja nun ganz klar einen Aspekt dieses Vorgangs zeigt und die für meinen Begriff, soweit ich sehe, einer der ganz wenigen Momente ist, vielleicht der einzige Augenblick, wo wir wirklich mal so etwas durch zwei Generationen oder drei Generationen verfolgen können, belegt verfolgen können. Ich meine, dass wir das nicht zerreden, sondern dass wir da erstmal sehen, einen Punkt haben. Nicht, dass es irgendwo andere gibt, das finde ich falsch. Nicht, meine, also sozusagen gleiche Kritik, als wenn nun einer mal so ein kleines Blümchen angefangen hat zu pflanzen, ist nicht richtig. Dass man natürlich kritisch auch weiterdenken muss, bin ich total mit einverstanden. Aber nur nicht sagen, naja, das ist da gemacht worden und da, das ist ja nur so ein Sektor, oder ansonsten geht es auch andersrum, was geht. Dann geht im Ende wieder alles. Und wir landen bei Allgemeinplätzen und kommen gar nicht weiter. Deshalb finde ich eben den Hinweis dort und den Hinweis auf die Detailfragen, also auf die kleinen Gebiete, auf landesgeschichtliche Forschung, so ja eigentlich das wichtigste Ergebnis aus dieser. Finde ich auch. Ja. Vielen Dank. Ja, wenn keine Wortmeldungen sind, wir haben 6 Uhr überschritten. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen. Quindi sono franche, non sono solo le televisioni pubbliche.